Der Kardinal ging nach dieser Lektüre noch einmal die diversen Enthüllungsschriften durch, die im Zuge der Entlarvung Cagliostro Balsamos erschienen waren. Bildeten sie doch zusammen mit den Protokollen der Verhöre das Fundament der Anklageerhebung gegen den Inquisiten. Vor allem dem polnischen Grafen und Alchemisten, der sich nur M. nannte, gebührte das Verdienst, den größten Betrüger und Mysterienschwindler der Epoche als erster entlarvt zu haben. Bei einer alchemistischen Operation auf Schloss Wola, dem Landsitz des Fürsten Poniniński, hatte Cagliostro scheinbar das Wunder der Transmutation vollbracht, indem er mittels seines roten Pulvers, der Materia Prima, 1 Pfund Quecksilber in einen Klumpen geschmolzenen Silbers verwandelte. Die Begeisterung des Fürsten und der Logenbrüder über die gelungene Metallverwandlung war grenzenlos. Nur Graf M., der dem Meister bei dieser chemischen Operation assistiert hatte, witterte den Betrug. Er war zu dem Schluss gelangt, dass das Silber von woanders herstammen musste, denn die Asche des Feuers war seines Erachtens nicht heiß genug für einen solchen Schmelzvorgang gewesen. Dass ihm Cagliostro bei der Operation den Schmelztiegel mit dem Quecksilber aus den Händen gespielt und durch einen anderen Topf, der vorab mit geschmolzenem Silber gefüllt worden war, ersetzt hatte, sah M. als erwiesen an. Seine Logenbrüder jedoch taten seine Bedenken als einen liederlichen Versuch ab, die edlen Absichten und den guten Ruf des Menschenfreundes Cagliostro, der in Warschau ein Hospital eröffnet hatte, in den Schmutz zu ziehen. Dann allerdings hatte ein Gärtner in einer Jauchegrube unter dem Fenster des Laboratoriums Reste des zweiten Tiegels entdeckt. Der Austausch war bewiesen. Als M. den Logenbrüdern das Corpus Delicti zeigte, war es indes bereits zu spät. Cagliostro war geflohen. Ihr Leichtsinn gleichwohl hatte die Leichtgläubigen mindestens 8000 Golddukaten gekostet, an Aufwendungen für den fürstlichen Aufenthalt des erlauchten Paares und an Spesen für das große Blendwerk. Dieser Maleficus ist wirklich mit allen Wassern gewaschen. Erbost griff der Kardinal wieder zu den Memoiren. Unser Einzug in Straßburg am 19. September 1780 glich einem Triumphzug, wie er sonst nur Fürsten und Magnaten zuteil wird. Eine Kavalkade eleganter Equipagen, die uns seit Frankfurt Gesellschaft leisteten, gab mir, dem Sendboten des Großkofters, das Ehrengeleit. Als wir in der beginnenden Dämmerung die Rheinbrücke bei Kehl überquerten, standen Hunderte von Bürgern Spalier, klatschten Beifall, warfen ihre Mützen und Dreispitze in die Luft und riefen: »Hoch lebe Graf Cagliostro!« Während ich die sich mir entgegenstreckenden Hände schüttelte, saß meine Frau mit düsterer Miene neben mir. »Warum so trübsinnig, Serafina? Freust du dich denn gar nicht über diesen grandiosen Empfang?« »Ich hab Angst.« »Angst? Wovor?« »Vor der Zukunft.« »Denkst immer noch an Warschau?« Vergiss es, Serafina. Schnee von gestern. Graf und Gräfin Cagliostro ziehen mit Glanz und Gloria in Straßburg ein. Wer wird da noch nach dem zerbrochenen Schmelztiegel in einer polnischen Jauchegrube fragen? Was macht dich so sicher? Dieser Graf Mojczynski hat Blut geleckt und wird früher oder später gewiss alles publik machen. Und wenn schon? Wer wird einem kleinen polnischen Grafen und Alchemisten einer verkrachten Existenz wie Mojczynski schon glauben? Was vermag er gegen Cagliostro? Schau nur, wie viele vornehme Equipagen uns folgen. Mein Name ist Legende. Wer sich an Cagliostro vergreift, verbrennt sich nur die Finger. Je berühmter du wirst, desto mehr Neider hast du. Und desto mehr Leute werden dir auf die Finger schauen. Ich bin es satt, immer in Angst vor der Verhaftung zu leben. Ich mache deine Betrügereien nicht länger mit. Wer hat denn den vertauschten Schmelztiegel einfach in die Jauchegrube geworfen? Habe ich dir nicht ausdrücklich gesagt, du sollst ihn in deiner Kleiderkiste verstecken? Da hätte ihn niemand gefunden. Aber Madame war ja so besorgt, der dreckige Tiegel könne ihre Garderobe beschmutzen, dass sie es vorzog, ihn einfach aus dem Fenster zu werfen. Durch deinen verdammten Leichtsinn, deine Unachtsamkeit, ist die Sache ans Licht gekommen. Und durch nichts anderes. Das ist ja wohl der Gipfel. Du drehst das krumme Ding und wenn du auffliegst, ist es meine Schuld. Wie gut, dass du mich hast. Fragt sich nur, wie lange noch. Was soll die Moralpauke, Serafina? Wir ernähren uns nun mal von den mystischen Grillen und extravaganten Begehrlichkeiten der vornehmen Leute. Ist denn das so schändlich? Viel schändlicher ist es, sich von der Arbeit der armen Leute zu ernähren, wie jene es tun. Hast du die elenden Hütten gesehen, in denen die polnischen Leibeigenen hausen, die Bettelarmut in den Dörfern, die vielen zerlumpten Gestalten? Im Übrigen, auch du hast das gute Leben im Hause des Fürsten genossen. Er hielt uns etliche Monate frei und bei bestem Komfort. Dafür vertrieb ich ihm und den polnischen Brüdern den Ennui und streute den Goldstaub der Illusion über ihren muffigen Alltag. Ich wüsste nicht, was daran zu tadeln wäre. Ich bin des ewigen Wanderlebens müde. Ich möchte nicht immer auf gepackten Koffern sitzen. Warum können wir uns denn nicht, wie andere Leute auch, an einem Ort, in einer Stadt, wo es uns gefällt, niederlassen? Jeder Mensch braucht doch eine Bleibe, ein Zuhause. Und als sesshafter Arzt könntest du gewiss mehr für die Kranken und Armen tun, als wenn wir unsere Zelte alle paar Monate wieder abbrechen müssen. Vielleicht hast du recht. Diese Stadt, die uns einen so würdigen Empfang bereitet, hat es verdient, dass wir sie nicht so bald wieder verlassen. Und damit du wieder ruhig schlafen kannst, verspreche ich dir, hinfort werde ich mich ganz meiner ärztlichen Tätigkeit und dem Wohle der leidenden Menschheit widmen. So, und jetzt verscheuch die schwarzen Gedanken, Serafina, und freue dich der Gegenwart. 3 Jahre, länger als in jeder anderen Stadt, sollten wir in der schönen Hauptstadt des Elsass bleiben. Was meine Frau indes nicht bedachte, dass ich außer meiner ärztlichen Tätigkeit noch eine andere Mission zu erfüllen hatte. Diesmal gedachte ich, vorsichtiger zu Werke zu gehen als zuvor. Statt waghalsiger Coups, schierer Geldnot oder der Laune eines genialischen Augenblicks entsprungen, bedurfte es jetzt eines von langer Hand vorbereiteten und klug eingefädelten Planes, um zum Ziel zu gelangen. Straßburg war nur das Sprungbrett für Paris. An der Ecke Place d'Armes und der Rue des Écrivains mieteten wir ein ansehnliches Haus mit hohen Fenstern, großen Räumen und einer kleinen Marienstatue an der Vorderfront, daher sein Name Haus der Jungfrau. Nicht lange und die Kranken drängten sich im Vestibül unseres Hauses. Vielen Menschen half ich, nicht wenigen um Gottes Lohn. Geben ist bekanntlich seliger als nehmen, vorausgesetzt, es wird auch bemerkt. Einmal ertappte ich meine Frau dabei, wie sie diesem und jenem armen Patienten heimlich Geld zusteckte. »Was soll die Heimlichkeit, Serafina? Oder meinst du, gute Taten dürften nur im Verborgenen geschehen?« herrschte ich sie an. Und ich legte noch einen Louis-d'Or drauf, aber so, dass es alle auch sahen. Serafina blickte mich missbilligend an. In ihrer christlichen Einfalt glaubte sie, das Gute dürfe man nur um seiner selbst willen tun, ohne eigennützige Hintergedanken. Dabei wäre Jesus niemals Jesus geworden, hätte er sein Licht unter den Scheffel gestellt und wären nicht stets seine Jünger um ihn gewesen, die von seinen guten Taten und Wundern getreulich Bericht erstatteten. Apropos Licht und Scheffel. Neuerdings erblickten Straßburgs Nachtwächter durch die Fenstergardine der ersten Etage des Hauses zur Jungfrau, wo ich mein Laboratorium eingerichtet, den Schattenriss eines Mannes, der sich gerade über ein geleertes Buch beugt. Sofort verbreitete sich in der Stadt die Kunde, dieser neue Paracelsus opfere der medizinischen Wissenschaft sogar seinen Nachtschlaf. So weit indes sollte meine Aufopferung nicht gehen. Das nächtliche Studium überließ ich getrost meinem stummen Doppelgänger, einer in mildes Kerzenlicht getauchten Attrappe aus Pappmaché. Zu meinem Verdruss musste ich bald feststellen, dass mir just in Straßburg eine höchst unliebsame, noch dazu unsaubere Konkurrenz erwachsen war. Der Sammelpunkt aller Naturforscher, Ärzte und Philanthropen, auch aller Schwarmgeister und Phantasten, war die hiesige, magnetisch-somnambule Gesellschaft, die unter den Freimaurern und Gebildeten Straßburgs den Ton angab. Inzwischen war der Somnambulismus, wie zuvor der Mesmerismus, zur regelrechten Obsession der gebildeten Stände geworden. Ein neuer Berufsstand trat hervor. Die professionellen Somnambulen, die bald in jedem Salon, in jeder Loge, die auf sich hielt, auftraten und ihre übersinnlichen Fähigkeiten demonstrierten. In diesem geheimnisvollen Zustand zwischen Wachen und Schlafen, so hieß es, könnten sie wahrsagen, weissagen, durch Introspektion das Innere ihres eigenen Leibes sowie jeden fremden Leibes wahrnehmen und jede Krankheit unfehlbar diagnostizieren. Man wird mein Ärgernis wohl nachempfinden können, mich und meine Kunst einer solch nichtswürdigen Luderkonkurrenz ausgesetzt zu sehen. Es war daher höchste Zeit, dem Publikum durch ein schlagendes Exemplum vor Augen zu führen, was der Unterschied zwischen einem echten Hell- und Geisterseher und jenen somnambulen Schlampen war, die sich neuerdings als Hellseherinnen aufspielten. In monatelanger Vorbereitung und Übung, bei der mir mein Kammerdiener und die Zofe meiner Frau als verschwiegene Versuchspersonen dienten, entwickelte ich alsbald eine neue, sehr sublime Methode des Hellsehens. Sie hatte den großen Vorteil, dass sie sich, wie meine Geistheileroperationen, auf rein mentaler Ebene vollzog, ohne verräterische Requisiten und Vertauschungsmanöver, auch ohne Indienstnahme eines Mediums, auf das doch niemals ganz Verlass war. Die Wirkung auf das Publikum war exorbitant, wovon unter anderem der Brief des Marschall Contade an einen Freund Zeugnis ablegt. Straßburg, den 15. August 1781. Mein lieber Philipp, künftig dürfte wohl keine jener Damen, die derzeit als professionelle Somnambulen für so viel Aufsehen sorgen, es mehr wagen, dem Grafen Cagliostro unter die Augen zu treten, ohne schamrot zu werden. Denn was er kürzlich während einer magnetischen Seance im Salon des Kardinals Rouen präsentierte, war nicht bloß eingebildete oder vorgespielte, sondern echte Clairvoyance und Hellsichtigkeit, wie man sie hierzulande noch nicht erlebt hat. Von verschiedenen Zuschauern lässt er sich einen persönlichen Gegenstand, Medaillon, Taschenuhr, Schlüssel, Portemonnaie, Puderdose etc. aushändigen. Nachdem er sich selbst in den somnambulen Zustand versetzt, nimmt er sich jeden einzelnen Gegenstand vor. Zeitweise die Augen schließend, sie dann wieder forschend auf den jeweiligen Eigentümer richtend, schildert er plastische Kinderszenen, verbindet Jahreszahlen und Sternzeichen mit Ereignissen wie Geburt oder Tod eines Kindes oder Elternteils, Heirat, Beförderung und so weiter. So ließ er anhand eines Medaillons, welches das Bildnis meiner geliebten Madeleine enthält, vor seinem geistigen Auge in allen Einzelheiten jene Szene wiedererstehen, da ich in der Schlacht von Kunersdorf verwundet worden und das Medaillon meiner Verlobten küsste, bevor ich die Besinnung verlor. Ich sage dir, Philipp, dieser geheimnisvolle Graf aus dem Morgenlande, von dem es heißt, er habe schon mehrere Leben gelebt und etliche Reinkarnationen erfahren, ist ein Genie, ein Prophet und Gesandter des Himmels. Nichts ist, wie es scheint. Das gilt auch und im Besonderen für die Kunst des Hellsehens, die mit einer einfachen Prämisse steht und fällt, nämlich mit der Glaubensbereitschaft und Suggestibilität des Publikums. Der gute Marschall Contade verstand sich wohl auf die schwierigsten militärischen Operationen und Logistiken, doch sobald er seinen Uniformrock auszog, pflegte ihn alle gesunde Vernunft zu verlassen. So sehr schwärmte er für das Okkulte und Übersinnliche. Er hatte denn auch glatt vergessen, dass er selbst mir die lange zurückliegende Szene seiner Verwundung in der Schlacht von Kunersdorf bei Gelegenheit eines Besuches in meinem Hause freimütig mitgeteilt hatte. Überhaupt pflegte ich meine Versuchspersonen sorgfältig auszuwählen und vorab über sie und ihre Vita gewisse Erkundigungen einzuziehen, welche ich dann während der Seance wirkungsvoll zur Geltung brachte. Zeigte mir die Selbstvergessenheit, die Blödigkeit in Blick und Miene die geeigneten Probanden an, roch ich die Skeptiker und Kritikaster auf 10 Meilen gegen den Wind. Letztere mied ich wie der Teufel das Weihwasser. Durch blitzschnelle Rückfragen brachte ich den Probanden während des eigentlichen Aktes zur Mitarbeit. Seine unwillkürlichen Reaktionen, wörtliche Bestätigung oder Verneinung, Kopfnicken, Kopfschütteln oder Stirnrunzeln, eine unmerkliche Verfärbung des Gesichts, Blässe oder Erröten, gaben mir die nötigen Hinweise. Meistens steuerte er dieses oder jenes Attribut oder Detail selbst bei und ermöglichte es mir so, die ganze Szene oder das bestimmte Ereignis per Kombinatorik zu erraten. Eine Jahreszahl, ein feierliches Ereignis, ich sehe heitere oder ernste Gesichter, sehe einen Trauerzug, er hält vor einem Grab. Ein Sarg wird herabgelassen, ist es ein kleiner oder großer Sarg? Ein kleiner Sarg. Am Grab steht eine in Schwarz gehüllte Gestalt. Sie weint bitterlich. Eine Frau oder ein Mann? Jetzt wirft sie einen Strauß Blumen auf den Sarg, nimmt Abschied von ihrem geliebten Kinde. Peu à peu tastete ich mich so an das jeweilige Ereignis heran. In ihrer Ergriffenheit bemerkten die Probanden gar nicht, dass sie mir durch ihr unwillkürliches Mitspielen selbst die nötigen Anhaltspunkte, ja oftmals die entscheidenden Stichworte liefern. Mit Vorliebe las ich zudem ihre Charaktereigenschaften in ihren Gesichtszügen. Und fast immer bestätigten sie die Richtigkeit meiner Aussagen. Ich habe es jedenfalls nie erlebt, dass eine männliche Person widersprach, wenn ich ihr einen wachen und regsamen Geist, Gerechtigkeitssinn, Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit, Strebsamkeit und vielseitige Begabung zuschrieb. Habe auch nie eine Dame widersprechen hören, gleichviel, ob es sich um eine Bürgersfrau oder vornehme Dame handelte, wenn ich ihr eine außerordentliche Empfindsamkeit, ein reiches Gefühlsleben, große Hingabe und Liebesfähigkeit, Bescheidenheit, Selbstlosigkeit und Aufopferung für andere nachsagte. Solche schmeichlerischen Charakteraussagen verbinde ich zumeist mit bestimmten Wahrscheinlichkeitsaussagen, bei denen ich nicht allzu fehlgehen kann. Sie müssen als Kind einen heftigen Sturz erlitten haben. Oder Sie haben eine Narbe am Bein. Bei den Männern der älteren Jahrgänge, die meistens im Kriege gewesen, treffe ich damit fast immer ins Schwarze. Indes begnüge ich mich keineswegs nur mit vagen und wahrscheinlichen Aussagen. Manche Szenen, die ich vor mir sehe, pflege ich mit zahlreichen Details auszumalen. Gern beschreibe ich das Kinderzimmer, in dem die betreffende Person aufgewachsen, die Farbe und das Muster der Tapete etc. Indes wage ich solche detailgenauen Aussagen nur bei Damen und Herren, die dem Greisenalter schon recht nahe sind und bei denen ich annehmen kann, dass ihr Gedächtnis ebenso verblasst ist wie die Tapetenfarbe ihres Kinderzimmers. Eine andere Szene, die ich mit Vorliebe Müttern vor Augen führe, ist die Stunde ihrer Niederkunft, Tod und Begräbnis eines ihrer Kinder. Damit treffe ich fast immer ins Schwarze, denn bei der hohen Kindersterblichkeit haben die meisten Mütter einen solchen Verlust zu beklagen. Für den Fall aber, dass sich der Proband in meiner Aussage partout nicht wiedererkennen kann oder will, habe ich eine einleuchtende Ausrede parat. Das momentane Nachlassen meiner Hellsichtigkeit, erkläre ich dann, sei auf die Sabotage sogenannter Stör- und Spottgeister zurückzuführen, die immer dann zum Zuge kämen, wenn krittelnde Vernunftmenschen und Menschen, die mir Böses wollen, im Raume seien. Verblüfft hielt Celada inne. Ihm stand wieder jene Seance im Salon des Kardinals Rouen vor Augen, deren Zeuge er damals geworden und die ihn wider Willen so beeindruckt hatte. Jetzt verstand er endlich, vermittels welcher ausgeklügelter und raffinierter Methoden Cagliostro zu seinen angeblichen Hellgesichten gelangte. Wenn aber die Menschen so leicht zu täuschen und so blind im Glauben sind, fragte sich der Kardinal, in einem Anfall theologischen Katzenjammers. Wie sollen sie da überhaupt zum wahren Glauben finden? Warum hatte der Schöpfer seine Geschöpfe denn nicht mit einem festen und untrüglichen Sinn ausgestattet, der sie gegen den Aberglauben und das Blendwerk ihrer eigenen Eitelkeiten, Illusionen und Selbsttäuschungen gefeit machte? Nur weil sie mit diesem Manko geschlagen waren, konnte ein so skrupelloser Mysterienschwindler wie Cagliostro sein betrügerisches Spiel mit ihnen treiben. Es dauerte nicht lange, und die hiesigen Freimaurer, unter ihnen angesehene und vornehme Mitglieder der magnetisch-somnambulen Gesellschaft, bedrängten mich, endlich auch in Straßburg eine ägyptische Loge zu stiften. Diese zog rasch das Interesse des elsässischen und deutschen Hochadels auf sich. Besonders aber das Interesse eines hochmögenden Kardinals und Kirchenfürsten, der sehnlichst darauf wartete, endlich meine Bekanntschaft zu machen. Prinz Louis René Édouard aus dem altehrwürdigen Geschlechte der Rohan-Guémenet hatte gerade die 50 überschritten und so gut wie alles erreicht, was ein Mann seines Standes erreichen konnte. Er war Kardinal und Titularbischof des Bistums Straßburg, er war deutscher Reichsfürst und gleichzeitig Landgraf des Elsass, Abt von Saint-Vaast und Chaise-Dieu, den fettesten Pfründen des Königreiches, und außerdem Großalmosenier von Frankreich. Seine jährliche Revenue wurde auf 1,5 Millionen Livre geschätzt, was dem Staatshaushalt eines kleinen Landes entsprach. Selbstredend hatte ich über den in ganz Europa berühmten Mann meine Erkundigungen eingezogen. Man rühmte den Glanz seiner Hofhaltung und seine Großzügigkeit, die Vollendung seiner Manieren, die Feinheit und Freiheit seines Geistes. Er war ja auch Provisor der Sorbonne, Mitglied der Akademie und Kommandeur des Ordens vom Heiligen Geiste. Von dieser letzten Würde jedoch war in seinen schlaffen Gesichtszügen, die nur allzu deutlich die Spuren eines lasziven Lebenswandels verrieten, am wenigsten zu merken. Anlässlich seines offiziellen Aufenthaltes als Gesandter in Wien bei Maria Theresia, deren Tochter Marie Antoinette jetzt auf Frankreichs Thron saß, hatte er einen Schwarm von Mätressen mitgenommen und die prüde Kaiserin gründlich damit vor den Kopf gestoßen. Überdies hatte er sie in einem Handschreiben an seinen königlichen Herrn, das dieser zur Belustigung des Hofes laut vorlesen ließ, unsterblich blamiert, und zwar wegen der Krokodilstränen, die Maria Theresia um das traurige Schicksal Polens vergoss. Dabei hatte auch das Haus Österreich bei der Teilung Polens fette Beute gemacht. Indem er die kaiserliche Mutter derart brüskierte, hatte sich Rohan am Wiener Hof die heftige Abneigung Marie Antoinettes zugezogen. Die jetzige Königin von Frankreich sorgte denn auch für seine baldige Abberufung. Seinen Empfang in meinem Hause hatte ich mir folglich einiges kosten lassen. Schon die prachtvollen Livreen der 20 galonierten Diener, in Frankreichs Farben gekleidet, hatten ein kleines Vermögen verschlungen. Dass das Goldmachen indes für mich offenbar ein Kinderspiel war, bewiesen die funkelnden Goldringe und Rubine an meinen Händen, an jedem Finger mindestens einer, und die mit blitzenden Diamanten besetzten Schnallen meiner Schuhe aus Antilopenleder. Der Abend wurde ein fulminanter Erfolg. Denn obwohl dieser große Flaneur und Lebemann an bedeutenden Höfen verkehrt hatte, war er unfähig, die Schwächen und Angriffspunkte seines Charakters zu verbergen. Diese lagen blank vor mir. Außer der Angst vor dem Altwerden und dem Verlust seiner Manneskraft zehrte, wie ich rasch herausfand, noch ein anderer Gram an seinem Herzen. Und der hieß Marie Antoinette. Je deutlicher die Königin ihm ihre Abneigung bekundete, desto mehr verehrte er sie. Warum ausgerechnet die fade, nachtragende Österreicherin? Es war nicht schwer zu verstehen. Fern von Paris fühlte sich der alternde Lebemann in seinem Zaberner Schloss wie im Exil. Die elsässische Hauptstadt erschien ihm prüde und langweilig. Ohnehin war die Hälfte der Bevölkerung lutherisch. Er aber sehnte sich schmerzlich nach der Labsal von Liebe und Macht, die nur Versailles bieten konnte. Rohan träumte davon, noch einmal zum Außenminister oder Kanzler des Königreiches berufen zu werden, aber da war Marie Antoinette vor. Darum war ihm alles an ihrer Verzeihung gelegen. Sie zu erlangen, hätte er jedes Opfer auf sich genommen. Schon nach kürzester Zeit war ich immer häufiger Gast in seinem schönen Sandsteinpalast auf Zabern. Doch bei aller wohlwollenden Freundschaft ihm gegenüber, niemals ließ ich einen Zweifel daran, wer hier der Meister und wer der Adept, wer der Prophet und wer der Berg war. Denn trotz seines Alters und ungeachtet all seiner Würden war Prinz Louis René Édouard, inzwischen durfte ich mir erlauben, ihn bei seinem Vornamen zu nennen, ein großes Kind geblieben. Meine Frau mit ihrer spitzen Zunge behauptete gar, es hätten sich zwei Kindsköpfe gefunden, wir beide würden ein geradezu ideales Paar abgeben. Dies machte es mir leicht, mich zu seinem spirituellen Führer aufzuschwingen. Wenige Tage, nachdem ich ihn in einem feierlichen Akt in meine ägyptische Loge aufgenommen, drängte er mir, ohne dass ich ihn darum gebeten hätte, 20.000 Louis-d'Or auf, für die Errichtung eines neuen Logengebäudes, das der geistigen und physischen Regeneration dienen sollte. Mein kleiner Vortrag über die Wiedergeburt, die vermittels der Materia Prima früh gealterte Männer in Jünglinge zurückverwandele, hatte ihn offenbar sehr beeindruckt. Und so wurde schon bald in der Nähe von Straßburg der Grundstein für jenes Gebäude gelegt, das auf Wunsch des Kardinals auf den Namen Kaliostranum getauft wurde. Indes war es keineswegs nur blinde Verehrung für meine Person, die ihn an mich band. Auch er versprach sich von der Verbindung mit mir handfeste Vorteile. Da er des festen Glaubens war, ein so großer Genius wie Cagliostro würde schon bald an den Hof von Versailles berufen werden, hoffte er, dass ein Teil dieses Glanzes dann auch auf ihn, den Mäzen des großen Mannes, fallen werde. Ich meinerseits zog gleich mehrfachen Vorteil aus seiner Freundschaft und unbedingten Hingabe. Erstens hatte ich an ihm eine unerschöpfliche Goldmine, die es mir und meiner Frau erlaubte, weiterhin ein standesgemäßes Leben zu führen und gleichzeitig mein wohltätiges Werk als Arzt und Helfer der Armen fortzusetzen. Zweitens gewann die ägyptische Loge durch die Schirmherrschaft eines so angesehenen und mächtigen Kirchenfürsten enorm an Prestige. Und schließlich sollte er mir, vermittels der einflussreichen Verbindungen, die er zum französischen Hochadel und zu den Pariser Ministerien unterhielt, den Boden für einen glanzvollen Einzug in die französische Hauptstadt bereiten. Nicht lange darauf siedelte ich nebst meinem Anhang in sein prächtiges Sandsteinschloss über. Rouen strahlte. Wäre es nach ihm gegangen, hätte er seinen teuren Meister, sein Orakel, seinen Kompass, wie er mich wechselweise nannte, Tag und Nacht um sich gehabt. Denn auch er war ein begeisterter Adept der königlichen alchemistischen Kunst. Jahre zuvor hatte er vergebens versucht, durch die Umwandlung von Salzwasser in Salpeter, das man für Schießpulver benötigt, Geld zu verdienen. Nun hoffte er unter meiner Anleitung und vermöge meiner geheimen Wissenschaft, endlich das philosophische Gold zu gewinnen. Denn trotz der zahlreichen einträglichen Ämter, die er versah, und trotz der ungeheuren Pfründe, auf denen er saß, war er immer verschuldet. Weiß der Himmel, wie er das fertigbrachte. Davon, wie unglaublich meine Fähigkeiten waren, hatte ich ihm unlängst, während einer Abendgesellschaft in seinem Salon, ein wirkmächtiges Beispiel gegeben. Inmitten der lebhaften Konversation erstarrte plötzlich mein Blick. Ich griff mir ans Herz, als habe mich soeben ein tiefer Schmerz getroffen, und verkündete mit Grabesstimme: »Maria Theresia ist tot.« 5 Tage später erreichte Straßburg die Nachricht vom Tod der Kaiserin. Wenige Tage zuvor hatte ich eine geheime Depesche erhalten, die mich über die tödliche Erkrankung der österreichischen Kaiserin unterrichtete. Hatte der Bund, hatte Altotas doch an allen bedeutenden Höfen Europas seine geheimen Informanten. In Wahrheit tat Maria Theresia ihren letzten Atemzug erst 2 Tage nach meiner Prophezeiung. Doch da der Kardinal und sein Anhang an mich und meine divinatorischen Fähigkeiten glaubten, wie an die Jungfräulichkeit der heiligen Maria, fiel diese Zeitdifferenz niemandem auf. Derweilen siedeten im magischen Kreise über dem Schmelzofen im Zaberner Schloss die Tiegel, in denen das erhoffte philosophische Gold heranreifen sollte. Und endlich kam der Tag, da das Gelingen dieses Experimentes die Wahrheit aller Weiteren besiegeln sollte. Der Kardinal und ich waren allein im Laboratorium, genau wie vor 10 Tagen, da ich das Blei in den Tiegel getan, mein famoses rotes Pulver darüber geschüttet und darauf das Gefäß mit einer feuerbeständigen Gipshülle versehen hatte. Um jeden Verdacht auf Betrug im Keime zu ersticken, war die Gipshülle mit dem schweren Ring des Kardinals, in dem das Wappen der Rohans eingraviert war, mehrfach versiegelt worden. Dabei drückte ich diesen heimlich auf ein Stück Wachs, das in meiner Hand verborgen war. Den gehärteten Wachsabdruck brauchte ich nur der noch weichen Gipshülle des zweiten Tiegels mit dem Golde einzuprägen, und die Sache war geritzt. Auch ein Goldmacher muss eben Einfälle haben. Vorsichtig hob ich nach den üblichen Beschwörungen den Tiegel vom Feuer. Dann machten wir uns daran, die Siegel der Gipshülle zu prüfen. Sie waren unversehrt. Eine Täuschung schien also ausgeschlossen. Ich hieß den Kardinal, vorsichtig die Gipshülle mit dem Hammer herunterzuschlagen. Er schrie auf, obwohl er es erwartet hatte. In dem Tiegel befand sich Gold. Reines, köstliches Dukatengold. »Wenn ich es will«, sprach ich mit Salbung, »kann ich sie zu dem reichsten Mann Europas machen.« Der Kardinal seufzte vor Glück. Dann fiel er vor mir auf die Knie und umarmte mich. »O unsterblicher Meister, wie kann ich Ihnen jemals danken?« Nun, im Zuge der Halsbandaffäre sollte er noch genug Gelegenheit haben, mir seine Dankbarkeit zu beweisen. Mit Vorliebe jedoch pflegen einem die Vorsehung und der Teufel immer dann ein Bein zu stellen, wenn die Dinge gerade bestens laufen. An einem goldenen Oktobertage erschien in meinem Ordinierungszimmer ein Mann, der sich nur deshalb als Patient ausgab, um mit mir unter 4 Augen sprechen zu können. Dreist gab er sich als einen alten Bekannten zu erkennen. Carlo Sacchi mit Namen, ein kleiner italienischer Abenteurer, derselbe Gesell, mit dem ich seinerzeit unter dem Pseudonym Graf Pellegrini durch das spanische Cadiz und Umgebung gezogen war. Leider fruchtete meine Empörung und Ableugnung, besagten Pellegrini weder zu kennen noch jemals von ihm gehört zu haben, gar nichts. Denn der freche Erpresser gab sogleich so viele kompromittierende Einzelheiten über meine damalige Existenz zum Besten, dass mir der Schweiß ausbrach. Was blieb mir anderes übrig, als sein Stillschweigen zu erkaufen? Doch Sacchi wollte mehr. Er bestand darauf, als regulärer Arztgehilfe bei mir angestellt zu werden. Zähneknirschend willigte ich ein. Indes begannen sich schon nach kurzer Zeit die Klagen meiner Straßburger Patienten über den neuen Arztgehilfen zu häufen. Er behandle sie grob und unflätig und sei überdies ein Stümper, der sein Handwerk gar nicht verstehe und seinem Herrn wenig Ehre mache. Bald kam mir zu Ohren, dass er sogar die Unverschämtheit besaß, meine Rezepturen und Arzneien, die ich kostenlos verteilte, für viel Geld zu verkaufen und sich damit die Taschen zu füllen. Meine Geduld war am Ende. Ich entließ ihn. Sacchi rächte sich auf der Stelle, indem er nächtens an verschiedenen öffentlichen Plätzen der Stadt ein übles Pamphlet anschlagen ließ, das mich als Abenteurer und Betrüger, als Quacksalber und Scharlatan verunglimpfte. Zwar wurden diese Affischen von der Polizei sofort wieder entfernt und Sacchi auf Befehl des Stadtkommandanten wegen Verleumdung des Grafen Cagliostro aus der Stadt gewiesen. Indes begann er nun, von jenseits des Rheins, in den öffentlichen Blättern Woche für Woche ein übles Pasquill nach dem anderen gegen mich zu schleudern. Eine regelrechte Kampagne, die den offenen Beifall gewisser Straßburger Ärzte und der medizinischen Fakultät fand und von ihnen mitgeschürt und finanziert wurde. Ich verlasse die Stadt, Eminenz, wenn das üble Gerede gegen mich nicht aufhört. Es ist an Ihnen, Maßnahmen gegen die Straßburger Ärzteschaft zu ergreifen, empörte ich mich schließlich dem Kardinal gegenüber. Dieser versprach mir denn auch prompt Gegenmaßnahmen und hielt Wort. Kurz darauf trafen Depeschen in der Stadt ein, die vom Premier und vom Kriegsminister Frankreichs unterzeichnet waren und in denen man die Stadtobersten eindringlich dazu aufforderte, den Verleumdungen Einhalt zu gebieten. Im Namen des Königs. Welch eine Genugtuung für mich! Und welch schallende Ohrfeige für all meine Widersacher auf dem Straßburger Schauplatz! Wer wollte es jetzt noch wagen, Cagliostro öffentlich einen Quacksalber, Betrüger und Scharlatan zu nennen? Trotzdem, diese Stadt, die sich so undankbar gegen mich erwiesen, hatte einen Wohltäter und Genius wie mich nicht verdient. Es wurde Zeit, ihr den Rücken zu kehren. Das ist doch unfassbar. Zelada mochte es noch immer kaum glauben, dass zwei königliche Minister Ehrenerklärungen zugunsten Cagliostros abgegeben hatten. Die Abschriften mit den amtlichen Siegeln und ministeriellen Unterschriften hatte man in seiner Privatkorrespondenz gefunden. Der gefährlichste Betrüger, Mysterienschwindler und freimaurerische Konspirateur der Epoche hatte die Protektion der höchsten französischen Regierungsstellen genossen. Wie viel Weihrauch hatte man nicht um diesen vermeintlichen Menschenfreund und Ehrenmann gestreut, der den Boden der bestehenden Ordnung in aller Heimlichkeit vermiente, bis er schließlich explodiert war. Waren denn die Herren Minister allesamt mit Blindheit geschlagen? Oder hatte man sie bestochen? Bereits in Straßburg war in mir der Entschluss gereift, mein Inkognito und meine bisherige Bescheidenheit baldigst abzulegen. Es war an der Zeit, mich selbst zu befördern. Hatte ich mich bisher als bloßer Sendling des Großkofter ausgegeben, so sollten meine Zeitgenossen nun endlich in mir den Großkofter höchst selbst erkennen, jenen, der von sich sagen darf, ich bin, der ich bin. Und welcher gesandt ward, nicht nur Einzelne, sondern eine an Kopf und Gliedern erkrankte Gesellschaft zu heilen. So trat ich denn in Bordeaux meinen Weg nach Damaskus an. Unser Einzug in der schönen Stadt an der Garonne Anfang November 1784 war nicht weniger glanzvoll als unser Empfang 3 Jahre zuvor in Straßburg. Vor allem Cagliostros ägyptischer Wein erfreute sich als Aphrodisiakum unter den hiesigen Lebemännern und den bejahrten Militärs der Garnison steigender Beliebtheit, während die Damen sich mehr an Cagliostros Jugendbalsam hielten, der Haut- und Gesichtsfarbe frisch erhielt. All diese Elixiere kosteten mich, die Bezüge für den Apotheker mitgerechnet, keinen ganzen Louisdor und brachten mir mühelos ein Hundertfaches ein. Schließlich gibt es im Geschäftsleben einen bewährten Grundsatz: Billiges kann unmöglich viel taugen. Dass just Bordeaux zu meinem Damaskus werden sollte, verdankte sich allerdings einem recht profanen Anlass. Der Apotheker und Chemiker Dumont, der in meinem Auftrag Pillen, Pülverchen und Tränklein am laufenden Band herstellte, hatte eine sehr schöne, vollbusige junge Frau namens Babette. Sie fühlte sich von ihrem Gatten, dessen ungeteiltes Interesse eher der tadellosen Rundung seiner Pillen galt, sträflich vernachlässigt. Daher die offene Freude Babettes, als ich mich ihrer annahm. Hierzu hatte ich auch, obschon ansonsten ein treuer Ehemann, berechtigten Grund, fühlte ich mich doch meinerseits von Serafina vergessen, und dies seit Monaten. Welcher Ehemann, der gesundes Blut in den Adern hat, hält dies lange aus? Der übliche Ärger erwuchs mir natürlich auch in Bordeaux, aber diesmal nicht von Seiten der Ärzte, sondern von der Zunft der Apotheker. Ihnen war das plötzliche Aufblühen von Dumonts Apotheke ein Dorn im Auge. Sie legten scharfen Protest gegen die einseitige Bevorzugung ihres Berufskollegen ein und drohten, ihm die Fensterscheiben einzuschlagen, falls er die Verbindung mit mir nicht löse. Natürlich hätte ich meine Pulver und Pillen auch von anderen Apothekern herstellen lassen können, doch keiner von diesen hatte eine so bedürftige Frau wie Babette. Man rechnet in solcher Situation mit allem Möglichen, nur nicht mit der Tücke des Zufalls. Dumont nämlich kam uns just an dem Tag auf die Schliche, als ihm ein amtliches Schreiben der Apothekerzunft Berufsverbot androhte. Der Mann war außer sich. Nie hätte ich dem schmächtigen Pillendreher so viel Leidenschaft und Kraft zugetraut. Der Zusammenprall mit dem rasenden Ehemann trug mir außer etlichen blauen Flecken prompt eine Gallenkolik ein, die mich für Tage aufs Bett zwang. Indes hatte meine schmerzhafte Kolik wohl noch eine andere Ursache. Sackis wütende Pamphlete gegen den Scharlatan, Quacksalber und Beutelschneider Cagliostro verfolgten mich nämlich bis nach Bordeaux. Mit zusammengebissenen Zähnen musste ich mit ansehen, wie seine gehässigen Libellen unter der Hand von Apotheker zu Apotheker weitergereicht wurden und bald auch in den Salons die Runde machten. Bewirft man einen Menschen nur lange genug mit Dreck, es bleibt immer etwas hängen. Rasches Handeln war also geboten. Nur wie sollte ich handeln, wenn ich da niederlag? Just als ich auf dem Abortstuhle saß, kam mir die Erleuchtung. Handeln bedeutete in diesem Falle das Gegenteil: liegen und leiden, bis auf den Tod. Als mich mein Sekretär Ray de Morand am nächsten Morgen aufsuchte, war er zu Tode erschrocken. Er fand seinen geliebten Meister nicht nur hohläugig, schweißgebadet und im Fieber allerlei wirres Zeug redend auf dem Bette liegen, dieser schien über Nacht auch die Hautfarbe gewechselt zu haben, so gelbstichig war sein Gesicht, sein Hals, seine Brust. Sogleich ließ mein Sekretär zwei Ärzte rufen. Ihre Diagnose, die sie nur im Flüsterton zu äußern wagten, schwere Gelbsucht. Das war so gut wie ein Todesurteil. Am nächsten Abend dann, als Serafina, der Medikus und meine Maurer Brüder und Töchter in stiller Andacht um mein Krankenlager versammelt waren, überzog auf einmal wächserne Blässe mein Gesicht, meine Mundwinkel begannen unheilvoll zu zucken, von zagen Seufzern begleitet, mein Atem wurde immer matter, in höchster Besorgnis schickte man nach dem Priester. Ich ließ einen letzten Seufzer hören und schloss die Augen. Sofort griff der Medikus meine Hand, sodann verkündete er mit Trauermiene: »Sein Puls schlägt nicht mehr.« »Er ist tot«, schrie alles durcheinander, »unser geliebter Meister lässt uns allein.« Serafina warf sich schluchzend über meinen gelbstichigen Leichnam, ergriff in jähem Schmerz meine Hand und drückte ihre Lippen auf meine eben verblichenen. Einen so heißen, inbrünstigen Kuss hatte ich schon lange nicht mehr von ihr bekommen. Muss man denn erst tot sein, damit man wahrhaft geliebt wird? Alles ertrug ich, sogar das traurige Schauspiel meines eigenen Ablebens, nur nicht den Segen der Kirche. Als der Priester kam, um mir posthum die letzte Ölung zu verpassen, fing mein Puls pünktlich wieder zu schlagen an. Langsam bewegte ich die Lippen, hielt indes die Augen noch immer geschlossen und begann, kaum hörbar zu lallen: »Geliebte Maurer Kinder.« Alle hielten den Atem an. Der heilige Schreck stand ihnen im Gesicht. Der Medikus wagte kaum, meine Hand zu ergreifen. Endlich besann er sich und erklärte fassungslos: »Sein Puls schlägt wieder. Ein medizinisches Wunder.« »Er lebt! Der Meister lebt!« kam es wie ein Jubelschrei gleichzeitig aus allen Kehlen. »Ein Wunder ist geschehen!« Ich schlug die Augen auf, sah mich benommen um und sagte mit matter Stimme: »Vernehmt die Kunde meiner prophetischen Erleuchtung im Todesschlaf. Zwei Geister packten mich beim Halse und schleiften mich nach einer unterirdischen Höhle. Hier führten sie mich durch eine offene Pforte an einen Lustort, der von 1000 Kerzen erhellt war. »Komm zu mir«, rief eine unirdische Stimme, und ich tat es, bis ich vor einem überirdischen Glanze stand. Geblendet sank ich auf die Knie. »Dank, Dank, höchstes Wesen«, rief ich, »dass du mich in die himmlische Glückseligkeit aufnahmst.« Die hallende Stimme jedoch gab mir zur Antwort: Dies ist das Geschenk, das du erhalten wirst, wenn du noch eine Zeit lang weiter wie bisher auf Erden Gutes getan haben wirst. Du warst schon tot. Lebe wieder. Lebe und handle, wie dein neuer, höherer Rang es von dir fordert. Alle sahen mich in stummer Ergriffenheit an. Alle, bis auf Serafina, die mit argwöhnischer Miene und verbissenem Mund dastand. Mit unendlich müder Gebärde winkte ich meinen Besuchern zu, sich zurückzuziehen. Kaum hatten sie das Zimmer verlassen, ging Serafina mit ihren kleinen Fäusten auf mich los. »Das wirst du mir büßen!« keifte sie und wollte mir schier das Gesicht zerkratzen. Ich wehrte mich, so gut ich es in meiner liegenden Haltung und bei meiner Ermattung vermochte. Erst als sie gewahr wurde, dass ihre Finger ganz gelb geworden und ein hässlicher gelber Fleck ihr schwarzes Samtkleid verunzierte, hielt sie inne, roch und leckte an ihren Fingern. »Von wegen Gelbsucht! Safran ist das! Ganz gewöhnlicher Safran!« Zwecks wirkungsvoller Vortäuschung einer Gelbsucht hatte ich mich eines alten Tricks bedient, den junge Männer aus meiner Heimatstadt Palermo anzuwenden pflegten, um sich dem Militärdienst zu entziehen. Gesicht, Hals und Brust hatte ich mir gehörig mit Safran eingerieben, so dass meine Haut schön gelbstichig wurde. Vor der Krankenvisite nahm ich zudem ein Präparat aus meiner eigenen Apotheke ein, welches kurzfristig das Fieber ansteigen ließ. Dazu kippte ich mehrere Gläschen eines hochprozentigen Alkohols hinunter, der mich ordentlich benebelte und mir den Schweiß aus allen Poren trieb. Damit im gegebenen Augenblick meines Todes auch mein Pulsschlag wirklich aussetzen würde, hatte ich mir einen Billardball unter die Achselhöhle geklemmt. Ich brauchte ihn nur gegen die große Arterie zu drücken, und augenblicklich wurde der Blutzufluss in meinen Arm unterbrochen, so dass mein Puls für einen Moment zu schlagen aufhörte. So täuschte ich selbst erfahrene Ärzte. Selbstredend hatte ich diese Prozedur und ihre verblüffende Wirkung zuvor an mir selbst genauestens erprobt. Was bist du nur für ein Heuchler und falscher Heiliger? Der Allmächtige wird uns noch einmal fürchterlich strafen. Strafe? Von wegen? Eine solch rege Anteilnahme an meiner wundersamen Auferstehung von den Toten und meiner nunmehr öffentlich vollzogenen Selbstwerdung zum Großkofta, zum neuen Heiland, hatte ich selbst in meinen kühnsten Träumen nicht erwartet. Die Nachricht von meiner himmlischen Vision, die ich auf der Schwelle des Todes gehabt und meiner spirituellen Rangerhöhung verbreitete sich, dank des Eifers meines Sekretärs, mit Blitzesschnelle. Von überall her, wo ich gewirkt, erreichten mich überschwängliche Glück- und Segenswünsche getreuer Maurer Söhne und Töchter. Und kaum ein Tag verging, da nicht ein neuer Einladungsbrief namhafter Freimaurer und hochgestellter Persönlichkeiten aus Paris bei mir eintraf, mit der dringlichen Bitte, ich möge endlich auch die französische Hauptstadt mit den Weisheiten der ägyptischen Loge beglücken. Ich brauchte Paris nicht mehr zu erobern. Paris erwartete mich bereits. Allerdings ahnte es nicht, was Cagliostro, außer den Weisheiten des Orients und der ägyptischen Loge, noch im Gepäck hatte. Nämlich einen verborgenen, im wahrsten Sinne des Wortes okkulten Sprengsatz, der unter dem Titel »Die Halsbandaffäre« in die Weltgeschichte eingehen sollte. Darum hatte ich es mit der Abreise auch nicht eilig. Mit Bedacht wartete ich bis zum Stichtag, dem 30. Januar 1785. Sollte doch dieses Datum beim späteren Halsbandprozess für mich von schicksalhafter Bedeutung werden. Als der Kerkermeister den Riegel der letzten Bleitüre öffnete, hielt Kardinal Zellada unwillkürlich die Hand vor den Mund. Ich bin nicht gekommen, um ihn wieder zu verhören. Ein pestilenzialischer Gestank von Urin, Moder und abgestandenem Schweiß schlug ihm entgegen. Vielmehr in dem aufrichtigen Bemühen, ihm zu helfen. Aus der Luke an der Decke fiel ein schwacher Lichtstrahl auf die Holzpritsche, auf der Cagliostro, die Knie an den Bauch gezogen, unter einer Wolldecke kauerte. Das heilige Offizium sieht es als seine heilige Pflicht an, die verirrte Seele wieder auf den Weg des Heils zurückzuführen. Nicht darin, sie zu richten und zu strafen. Ein leerer Blechnapf, ein Becher, eine Karaffe Wein und ein Eimer für seine Notdurft. Dies war die ganze Ausstattung. Ich sehe wohl ein, dass ich mich hinsichtlich der Religion in 100 Irrtümern befand. Wenn er bereit ist, seine ketzerischen Irrlehren zu widerrufen und ihnen öffentlich abzuschwören, werden ihm die Exkommunikation und die ewige Verdammnis erspart bleiben. Zwar werden ihm schwere Bußen auferlegt werden, doch würde sich das heilige Offizium nicht mehr genötigt sehen, ihn dem weltlichen Arme zu überliefern. Nun, wie denkt er darüber? Wer bürgt mir dafür, dass man auch hält, was man mir verspricht? Im Falle, dass ich widerriefe. Einem Ketzer, der aufrichtig bereut, hat die heilige Kirche ihren Beistand noch niemals versagt. Versteht doch! Lassen wir einmal die Theologie beiseite und betrachten die Dinge aus dem Blickwinkel der reinen Vernunft und der Staatsklugheit. Hat er jemals im Ernst darüber nachgedacht, wohin das grassierende Freimaurerwesen führt? 700 Logen in Frankreich, 73 allein in Paris, Tausende in ganz Europa. Die einen leugnen die Unfehlbarkeit des Papstes, die anderen die heilige Trinität, diese die Gottessohnschaft Christi, jene die unbefleckte Empfängnis, diese die Eucharistie, jene das Fegefeuer, das jüngste Gericht und die Auferstehung von den Toten. Mit einem Wort, jeder glaubt, was ihm beliebt und was gerade en mode ist. Heute dies, morgen das und übermorgen jenes. Was würde wohl aus dem christlichen Abendland werden, wenn jeder selbsternannte Prophet ungestraft sein eigenes System propagieren dürfte? Wenn gar die heidnische Vielgötterei wieder Einzug hielte, wie bei den asiatischen Brüdern, die sogar Nichtchristen, Juden, Mohammedaner, Parsen und Buddhisten in ihre Logen aufnehmen? Eine babylonische Sprach- und Geistesverwirrung wäre die Folge. Die Welt würde sich in einen reißerischen Jahrmarkt von Sektierern verwandeln. Sie würde im moralischen Chaos und geistiger Umnachtung versinken. Zelada war verblüfft über diese messerscharfe Conclusio, die ihm der Inquisite gleichsam aus dem Munde genommen. Er selbst hätte sie nicht besser auf den Punkt bringen können. War dieser wirklich zur inneren Einkehr gelangt? Oder tat er nur so, um den Inquisitor zu täuschen? Andererseits hat der Schöpfer den Menschen mit einem freien Willen begabt. Und die Freiheit des Geistes, welche die Freiheit des Denkens und Forschens ebenso einschließt, wie die freie Religionsausübung, lässt sich auf Dauer nicht unterdrücken. Man kann dem Bürger heute nicht mehr ex cathedra vorschreiben, was er glauben soll. Dieser neuen Herausforderung muss sich auch die Kirche stellen. Der Kardinal runzelte die Stirn. Dass die heilige Kirche angesichts der zersetzenden Ideen der Aufklärung und der Französischen Revolution vor einer Herausforderung nie gekannten Ausmaßes stand, war ihm wohl bewusst. Wohl hat uns Gott mit einem freien Willen begabt, nur leider wissen die meisten Menschen von der Freiheit, keinen rechten Gebrauch zu machen. Die Erfahrung lehrt, wenn der Mensch in der Masse, wohlgemerkt, die Freiheit erst einmal hat, missbraucht er sie nur und gleitet in die Anarchie ab, wie eben jetzt die mörderischen Ausschreitungen der französischen Revolution zeigen. Darum bedarf die Masse der strengen Führung und Autorität durch die heilige Kirche. Sie nimmt ihm zwar viele Entscheidungen ab, dafür aber garantiert sie ihm zwei unschätzbare Dinge: Brot und die moralische Sicherheit im Glauben. Eben darum stehen die Achtung vor der Religion, Wohltätigkeit und Nächstenliebe in meinem Ritus ganz oben an. Grundlage meiner Logen ist die Gleichheit und die Brüderlichkeit, wie in der urchristlichen Gemeinde. Auch die heilige Kirche wäre gut beraten, sich dem Geiste der Zeit zu öffnen und sich neuer Mittel und Methoden zu bedienen, um die auseinanderlaufende Herde wieder hinter sich zu scharen. Hatte Zelada sich da eben verhört? Wollte sich der Inquisite dem Heiligen Stuhl etwa als Konsultor empfehlen? Es wäre freilich nicht das erste Mal. Einige der erfolgreichsten Ketzerverfolger, die in den Dienst des Heiligen Offiziums getreten waren, selbst ehemalige Ketzer gewesen. Ohne die nützliche Mithilfe solch eifriger Renegaten wäre man bei der Verfolgung und Ausmerzung der Ketzerei nur halb so erfolgreich gewesen. Was meint er mit neuen Mitteln und Methoden? Cagliostro kreuzte die Arme vor der Brust und reckte sein Haupt. Der flackernde Schein der Fackel ließ seine Augen erglühen. Sein vom Barte umwuchertes Bocksgesicht wirkte wie die verwitterte Maske eines heidnischen Götzen. Da Freiheit und Vernunft dem Menschen so teure Güter sind, sollte die heilige Kirche ihm diese nicht länger streitig machen. Es ist allemal klüger, ihn in der Illusion zu halten, dass er von Natur aus frei und mit gleichen Rechten geboren sei, als ihm diese schöne Einbildung zu nehmen. Wird doch der kluge Fürst und Staatenlenker stets Mittel und Wege finden, den freien Willen seiner Untertanen in seinem Sinne zu lenken. Das aber bedeutet, nur der wird künftig Herr des Gemeinwesens sein, gleichviel, ob er ein weltlicher oder geistlicher Herrscher ist, der die öffentliche Meinung und Fantasie, die Wunschwelten der Massen beherrscht. Dies ist vor allem eine Frage der Inszenierung und der geschickten Suggestion. Der Kardinal war perplex. Eine solch bündige und zynische Diagnose neuzeitlicher Herrschafts- und Manipulationstechniken hatte er noch nicht vernommen. Sie wäre wahrlich eines Machiavell würdig gewesen. Und doch hatte sich der Inquisite eben selbst eine Blöße gegeben. Eine sehr verräterische Blöße, bei der man ihn packen konnte. Wenn ich ihn recht verstehe, hat er von der Freiheit und der souveränen Vernunft des Menschen nur eine geringschätzige Meinung, wenn er sie nicht gar für bloße Chimären hält. Schließlich ist ja auch sein eigener Orden ganz auf Unterordnung und strikten Gehorsam gegründet und dient letztlich nur einem Zweck, ihm selbst einen Tempel zu bauen, auf das er gottgleiche Verehrung genieße. Alles andere, die Verehrung der Religion, Wohltätigkeit, Nächstenliebe, sittliche Vervollkommnung, Gleichheit und Brüderlichkeit ist nur Dekor. Bloße Attrappe und Lockspeise, um Proselyten zu machen, diese in seine hörigen Kreaturen zu verwandeln und ihnen gleichzeitig die Goldvögel aus der Tasche zu ziehen. In eisigem Schweigen hockte Cagliostro auf der Pritsche. Kein Muskel rührte sich in seinem undurchdringlichen Gesicht. Nur ein leichtes Zittern seiner kleinen Hände verriet seine innere Erregung. In Wahrheit ist sein ganzes Wesen und Treiben nur von einem einzigen Trieb beherrscht, von seiner maßlosen Eigenliebe und Eitelkeit, die sich mit einem grenzenlosen Hochmut paart. Er kokettiert mit dem Allmächtigen, er imitiert gar das christliche Evangelium, indem er inmitten seiner hergelaufenen Apostelrunde die blasphemische Rolle des neuen Messias gibt. Ohne Skrupel missbraucht und beutet er eines der elementarsten menschlichen Bedürfnisse für seine Zwecke aus. Das Bedürfnis zu verehren. Schon wegen dieses schändlichen Missbrauchs hätte er verdient, auf dem Scheiterhaufen zu brennen. Was hätte das heilige Offizium davon, wenn es mich als Ketzer verbrennt? Meine Verurteilung würde nur auf es selbst zurückfallen und die öffentliche Meinung gegen den heiligen Stuhl aufbringen. Dagegen könnte das heilige Offizium aus meinem reichen Erfahrungsschatz und geheimen Wissen, von dem ich ihm gerade eine Probe gegeben, großen Gewinn ziehen. Ein Magus, Medikus und Prophet meines Formats erscheint nur einmal in Jahrhunderten. Der Kardinal war sprachlos. Trotz der einjährigen Kerkerhaft und endloser Verhöre war der Hochmut, die Vermessenheit des Inquisiten noch immer ungebrochen. Hatte der Teufel seine verstockte Seele derart verhärtet und gepanzert, dass alles an ihr abprallte? Worauf will er hinaus? Auf einen ehrlichen Handel. Zum Vorteil beider Seiten. Ich widerrufe und schwöre dem ägyptischen Ritus ab. Die heilige Kirche hat die große Genugtuung, den gefährlichsten Heretiker des Jahrhunderts bekehrt zu haben, womit auch die Abertausende seiner Adepten auf den Weg der Rechtgläubigkeit zurückgeführt werden. Ich stelle mein geheimes Wissen, meine Remedia und Wundermittel dem heiligen Offizium zur Verfügung. Dafür entlässt es mich und meine Frau in die Freiheit. Er glaubt wohl, das heilige Offizium ließe mit sich feilschen wie auf der Judengasse oder dem orientalischen Bazar? Er hat wohl noch immer nicht begriffen, wo er sich hier befindet und dass er keinerlei Bedingungen zu stellen hat. damit er es ein für alle Mal begreift. Ein Widerruf, der nur aus der Feigheit des Herzens, aus Angst vor der Strafe und vor dem Tode kommt, zählt in den Augen der Heiligen Kirche nicht. Nur wenn er aus ganzer Seele bereut und die Bußen zu seiner Läuterung in Demut auf sich nimmt, wird man ihm den Widerruf auch glauben. Ich begehre nichts mehr als den Frieden meiner Seele. Er hat so oft eine fromme Miene zu bösem Spiel gemacht. Wer sollte ihm da noch glauben? Selada verließ den Kerker der Engelsburg und kehrte an seinen Schreibtisch zu den Aktenbergen und den Memoiren zurück. Am Morgen des 1. Juni 1786 erschien Monsieur Delaunay, Kommandant der Bastille, in Begleitung des königlichen Kommissars Monsieur Chenon-Fils in meiner Kerkerzelle, um mir die lang ersehnte Botschaft zu verkünden. Seine Majestät der König habe ihm soeben Ordre erteilt, den Kardinal Rohan und mich noch an diesem Abend aus der Haft zu entlassen. Obschon hellwach war mir, als ob ich träume. 9 Monate hatte ich die harte Gastfreundschaft des Königs genossen. 9 Monate hatten meine Augen nichts anderes erblickt als Kerkerwände. Tags zuvor war ich zur Vernehmung vor das Pariser Parlament geladen worden, das in seiner Funktion als Grande Chambre das Urteil im Halsbandprozess zu fällen hatte, dem Sensationsprozess des Jahrhunderts, der auch über mein Schicksal entschied. Jetzt war mir, als wäre ich neu geboren, als sei mir ein zweites Leben geschenkt worden. Man hatte meine Entlassung auf 11 Uhr abends festgesetzt, um jedes Aufsehen zu vermeiden. Achtungsvoll führte mich mein Anwalt, Monsieur Tillorier, zu der vor der Bastille wartenden Mietskutsche, öffnete den Verschlag und half mir hinein. Schade, dass Paris die Stunde meines größten Triumphes verschlief. Ich schloss die Augen und dachte in freudiger Erwartung an Serafina. Dio mio, was sie in den letzten Monaten alles ausgestanden hatte, und alles wegen mir, oder vielmehr, weil sie das Pech hatte, den Ring einer weltgeschichtlichen Persönlichkeit am Finger zu tragen. Dabei hatte sie mit der Halsbandgeschichte nicht das Geringste zu tun gehabt. Im Gegensatz zu mir. Haltet euch gut fest, meine Freunde, und erst recht, meine lieben Feinde, damit euch nicht der Schlag trifft, wenn ich jetzt den Schleier des Geheimnisses lüfte und hiermit ein volles Geständnis ablege. Mein Freispruch im Halsbandprozess war, o göttliche Ironie des Schicksals, der Justizirrtum des Jahrhunderts. Nicht die vom Pariser Parlament schuldig gesprochene Jeanne de Lamotte, sondern ich, Graf Alessandro di Cagliostro, habe die Halsbandaffäre, die den Anfang vom Ende des Ancien Regime einläutete, von A bis Z eingefädelt und die beteiligten Mitspieler und Kontrahenten in Stellung gebracht. Ich war es, der als Regisseur hinter den Kulissen verborgen die entscheidenden Szenen des Dramas in Gang gesetzt. Ja, die Zeit war reif gewesen, um die geheime Mission LPD, Lilium pedibus destruae, zerstöre die Lilie der Bourbonen, endlich ins Werk zu setzen. Natürlich wird man sogleich fragen, in wessen Auftrag hat Cagliostro diese geheime Mission vollstreckt? Wer verbarg sich hinter den geheimen Oberen, auf die er sich zuweilen berief? Man wird wohl verstehen, dass ich mit Rücksicht auf gewisse, mir sehr nahestehende Personen, die ich nicht gefährden möchte, diese Frage nicht beantworten kann. Nur so viel darf und will ich hier verraten, dass ich keineswegs aus eigener Anmaßung gehandelt habe, sondern in stillschweigender Übereinstimmung mit den besten und erlauchtesten Köpfen der Epoche, mit jenen, die man Illuminaten nennt, ja, mit allen nach Freiheit und Gerechtigkeit strebenden Menschen. Mit der geheimen Chiffre LPD war nicht etwa der Plan einer großen freimaurerischen Verschwörung, eines bewaffneten Aufstands oder Staatsstreichs gemeint, sondern vielmehr die Idee, durch eine Intrige der besonderen Art einen öffentlichen Skandal zu provozieren, der die Repräsentanten von Thron und Altar derart kompromittierte, dass sie sich von diesem Schlag, diesem Verlust öffentlicher Reputation und herrschaftlicher Legitimation nie mehr erholen würden. Bezüglich der Hauptdarsteller dieses Skandals war ich mir mit meinen wenigen Mitverschworenen einig. Der Kardinal und die Königin, Prinz Louis René aus dem angesehenen Geschlechte der Rohan-Guémené und Marie Antoinette. Waren sie nicht die ideale Besetzung für solch ein das Ansehen von Thron und Altar ruinierendes Schauspiel? Was den Kardinal betrifft, so lagen die Angriffspunkte seines Charakters offen zutage. Er hatte keinen größeren Wunsch, als die Gunst der Königin wiederzuerlangen und keinen brennenderen Ehrgeiz, als noch einmal Außenminister oder gar Kanzler des Reiches zu werden. Und das Wichtigste, er war Wachs in meinen Händen. Was Marie Antoinette betrifft, sie war der antibourbonischen Fraktion des französischen Hochadels verhasst. Diesem war die Allianz mit dem Haus Österreich seit je ein Dorn im Auge gewesen. Durch ihre Arroganz hatte sich die Königin zudem den Hass des Volkes zugezogen, nicht zuletzt durch jenen Ausspruch, den sie anlässlich einer Hungerrevolte, sei es aus Ahnungslosigkeit, sei es aus Zynismus getan, »Wenn die Armen kein Brot mehr haben, sollen sie doch Kuchen essen.« Allgemein bekannt war auch, dass die Königin eine Vorliebe für das Tragen kostbaren Geschmeides hat. Nur konnte sie, angesichts der zerrütteten Staatsfinanzen, dieser Begier nicht in dem Maße frönen, wie sie es gerne getan hätte. Zwar hätte sie ihren weißen Hals gerne mit dem wohl kostbarsten Halsband der Welt geschmückt, das jüngst die königlichen Hofjuweliere Böhmer und Bassange angefertigt hatten, doch Marie Antoinettes Gemahl war eben ein Filz, da biss keine Maus einen Faden davon ab. »Wie, Madame? Ein Halsband für 1.600.000 Livre? Wenn Sie sich das leisten zu können glauben, bezahlen Sie es gefälligst selbst. Ich brauche meine Goldfüchse notwendiger, Kriegsschiffe gegen England.« Punktum. Wenn also Marie Antoinette selbst außerstande war, das teuerste Halsband der Welt zu bezahlen, konnte dann nicht, so meine Überlegung, ein hochmögender Kardinal und Kirchenfürst, der zu jedem Opfer bereit war, um ihre Gunst wiederzuerlangen, dieses Kleinod aller Kleinode scheinbar in ihrem Auftrag erwerben und als Bürger dieser horrenden Summe in Vorleistung treten? Wäre dies nicht ein fantastischer Coup, der, wenn er ruchbar würde, den Volkszorn auf die Spitze treiben musste? Während Bürger und Bauer unter der drückenden Steuerlast und den steigenden Brotpreisen seufzen, verschwendet die Königin aus Steuermitteln die ungeheure Summe von 1,6 Millionen Livre, nur um bei gewissen festlichen Anlässen ihren Hals mit einem Geschmeide zu behängen, dessen geschliffene Diamanten gleichsam die geronnenen Tränen des darbenden Volkes darstellen. Welch ein Skandal! Um diesen Coup einzufädeln, bedurfte es freilich einer geeigneten Mittelsperson, die das Vertrauen des Kardinals gewann, seine Sinne reizte und die scheinbar auch das Vertrauen der Königin besaß. Aber wie, durch welche Mittel, konnte sie den Kardinal in der eitlen Illusion wiegen, die Gunst der Königin wiedergewonnen zu haben? Die Lösung war ganz einfach. Man bräuchte nur mittels gefälschter Briefe eine Liebesaffäre zwischen dem Kardinal und der Königin vorzutäuschen, die jenen glauben machte, diese fände an seiner Person Gefallen. Dann wäre er gewiss zu jedem finanziellen Opfer bereit. Diese Idee war nicht zuletzt deshalb so bestechend, weil sie der Öffentlichkeit leicht glaubhaft zu machen war. Es war ja ein offenes Geheimnis, dass Prinz Louis René, im Volksmund die schöne Eminenz genannt, ein Lebemann war. Und Marie Antoinette hatte sich in den ersten Jahren ihrer Regentschaft den Ruf einer hübschen Leichtfertigen erworben. Die Königin als heimliche Maitresse eines Kirchenfürsten, welche Schande für Thron und Altar! Wer aber sollte und konnte die Rolle der Mittelsperson übernehmen und sie auch glaubhaft verkörpern? Sie musste erstens eine Circe sein, die einen Kardinal zu betören verstand, zweitens eine gute Schauspielerin und Lügnerin, drittens musste sie vortreffliche Manieren haben, damit sie glaubhaft machen konnte, dem engsten Kreise der Königin anzugehören. Außerdem musste sie couragiert, geistesgegenwärtig und skrupellos sein, über kaltes Blut und eiserne Nerven verfügen. Wo aber war solch ein Teufelsweib zu finden, das gleichsam das weibliche Gegenstück zu mir verkörperte? Der Zufall schließlich sollte mir in dieser Frage zu Hilfe kommen. Eines Tages im Frühjahr 1783, kurz vor meiner Abreise aus Straßburg, suchte mich ein junger blonder Gardist aus Lunéville wegen eines venerischen Leidens auf. Er hieß Retaux de la Villette, war ein stattliches Mannsbild und hatte ein sehr lebhaftes Temperament. Nachdem ich ihm ein Quecksilberpräparat verschrieben und 3 Monate Karenzzeit verordnet, schenkte er mir als Zeichen seiner Dankbarkeit den Stich eines holländischen Malers, den er selbst kopiert hatte. Es war eine vorzüglich gemachte Kopie, wie ich sofort erkannte. Der junge Mann war nämlich Federzeichner von Beruf, konnte davon aber nicht leben und war schließlich zur Armee gegangen. Im weiteren Verlauf unseres Gesprächs zeigte sich, dass er noch über andere Talente verfügte. Er war intelligent, konnte dichten, singen, fechten und lieben wie ein Stier. Sehr freimütig erzählte er mir von seinen diversen Affären. Er brüstete sich, es über Jahre mit einer jungen Dame aus dem alten Königsgeschlecht der Valois getrieben zu haben. Solch ein ausgekochtes Luder, setzte er grinsend hinzu, sei ihm während seiner ganzen amourösen Laufbahn noch nicht vorgekommen. Sie sei eine echte Circe, wie die böse Zauberin aus der griechischen Sage, die Männer in Schweine verwandelte. Diese Dame begann mich zu interessieren. »Wie sie denn heiße?« fragte ich beiläufig. »Jeanne de Valois de Saint-Rémy de la Motte.« »Jeanne de Valois? Die junge Dame kannte ich doch. War sie nicht im September 1781 zusammen mit ihrer Schwester nach Straßburg gekommen, um den Kardinal und Großalmosenier von Frankreich um seine Unterstützung zu bitten? Nur hieß sie damals noch nicht de la Motte. Diese zierliche Person hatte sich als Mann verkleidet und sah aus wie ein Page. Da sie wohl gehört hatte, dass ich der Intimfreund des Kardinals war, erschien sie zuerst im Haus zur Jungfrau, wo ich praktizierte. Ich gab ihr die gewünschte Auskunft, wo sie den Kardinal finden könne. Tags drauf erzählte mir Prinz Louis René von der Begegnung. Als er gerade von seinem Zaberner Schloss eine Ausfahrt mit seiner Equipage unternahm, hatte sie ihn an einer Wegkreuzung abgepasst. Sie war in Begleitung ihrer Pflegemutter, der Marquise de Boulainvilliers, gekommen, die eine alte Bekannte des Kardinals war. Diese hatte ihm ihre Ziehtochter mit dem reizenden Lächeln und dem traurigen Schicksal vorgestellt. Jeanne war wie ich in großer Armut aufgewachsen. Ihr Vater, Jacques de Saint-Rémy, hatte einst den Titel eines Barons von Luz und Valois getragen, der ihn als direkter Nachfahre einer königlichen Nebenlinie auswies, die auf Heinrich II. Zurückging. Indes musste er seine Güter verkaufen, um seine Spielschulden zu bezahlen, und lebte fortan von Wilddieberei und Diebstahl. Später zog er mitsamt seiner völlig verarmten Familie nach Paris, um Arbeit zu suchen. Kaum ein Jahr später starb er, dem Suff verfallen, im Hotel Dieu, dem Armenspital. Jeanne war nun dem neuen Liebhaber ihrer Mutter, einem brutalen sardinischen Gardisten, ausgeliefert. Nachdem er seine 8-jährige Stieftochter vergewaltigt hatte, schickte er sie zum Betteln auf die Straße. An einem Frühlingstag des Jahres 1764 ließ die Marquise de Boulainvilliers ihre Equipage vor dem Dorf Passy unweit von Boulogne anhalten. So gerührt war sie vom Anblick eines mageren, zitternden Mädchens, das seine kleine Schwester auf den Rücken gebunden trug und ein Schild in der Hand hielt: »Habt Mitleid mit einer armen Waise vom Blute der Valois.« Die gutmütige Marquise erbarmte sich des Mädchens, das Jeanne hieß, nahm sie in ihr Haus auf und ließ sie und ihre Schwester zur Mantelschneiderin ausbilden. Der Kardinal war vom traurigen Schicksal dieser armen Waise vom Blute der Valois so gerührt und zugleich von ihrem reizenden Lächeln so bezaubert, dass er ihr sogleich eine gut gefüllte Börse überreichte. Als Großalmosenier von Frankreich war er dazu verpflichtet, verarmte Adelige im Namen des Königs zu unterstützen. Und wie wurde aus dem armen Waisenmädchen Jeanne die Gräfin de la Motte, fragte ich meinen Patienten. Retaux de la Villette lachte auf. Nun, das ist eine tolle Geschichte. Jeanne lernte im Haus ihrer Zieheltern, genauer gesagt in der Kammer des Marquis de Boulainvilliers, bald noch andere Fertigkeiten als das Zuschneiden von Mänteln. Als die Marquise dahinter kam, sorgte sie dafür, dass Jeanne und ihre Schwester in einem Kloster für verarmte Adelige gute Sitten beigebracht wurden. Doch bevor die knapp 20-jährige Novizin die Gelübde ablegen sollte, floh sie aus dem Kloster in ihre Heimatstadt. Höchst wirkungsvoll ging sie mit ihrem Waisenschicksal hausieren und fand Aufnahme im Hause von Madame Surmont, der Gattin des hiesigen Richters, dem sie gründlich den Kopf verdrehte. Als fleißige Besucherin der Heiligen Messe stachen ihre Reize bald auch dem Bischof von Langres ins Auge, von dem sie sich schwängern ließ. Zu gleicher Zeit bezirzte sie meinen Freund Nicolas Lamotte, der als Offizier in der Kaserne von Lunéville diente, und anschließend mich. Eines Abends erklärte sie Nicolas und mir, da wir beide Kameraden seien und auch sonst alles teilten, könnten wir gleich eine Ménage à trois führen. Das taten wir denn auch. Retaux hellblaue Augen begannen zu glitzern, während er sich mit der Zungenspitze die Lippen leckte. Jeanne hätte Nicolas gewiss nicht geheiratet, fuhr er fort, wäre da nicht das Geld des Bischofs geflossen. Die überstürzte Heirat sollte seinen Fehltritt vertuschen. Die Zwillinge, zwei Knaben, die Jeanne zur Welt brachte, starben, zum Glück für alle Beteiligten, wenige Wochen nach der Geburt. Nicolas war übrigens gar nicht von Adel. Jeanne war es, die ihn und sich selber adelte, indem sie vor den Namen Lamotte einfach ein De setzte und fertig war die Gräfin. So viel stand fest. Diese Zirze und falsche Gräfin verfügte über eine Chuzpe und kaltblütige Intelligenz, als wäre sie durch meine Schule gegangen. Und hatte sie es nicht schon lange auf den spendablen Kardinal abgesehen? Einmal, im Sommer 1782, als er gerade von seiner Pariser Residenz nach Straßburg zurückgekehrt war, hatte er mir in pikanten Andeutungen von der Wiederbegegnung mit der reizenden Bittstellerin erzählt. Sie hatte ihren Gönner in seinem Pariser Palais aufgesucht und ihm ihre Dankbarkeit in erotischen Naturalien erwiesen. »Und was macht Madame de la Motte jetzt?« fragte ich arglos. »Sie hat sich in einem Gasthof in Versailles eingemietet und überschüttet seit Monaten Beamte und Mitglieder der königlichen Familie mit Bittschriften, in denen sie Pension, Grundbesitz und Titel für sich fordert. Sie will, koste es, was es wolle, den alten Rang und Besitz ihrer Familie aus dem Geschlechte der Valois wiederherstellen«, antwortete mein Gast. »Und wovon lebt sie?« Retaux grinste breit. »Wovon sie immer gelebt hat. Sie lässt sich von allerlei Liebhabern aushalten, die sie in ihrem schäbigen Hotel besuchen. Kürzlich schrieb sie mir, sie habe sogar Goubert, den Torhüter am Petit Trianon, dem Lieblingsgarten der Königin, bezirzt, damit er ihr den Zugang zu Marie Antoinette verschaffe.« Mehr brauchte ich nicht mehr zu wissen. Diese Jeanne de la Motte war die ideale Besetzung für die Rolle der Mittelsperson zwischen dem Kardinal und der Königin. Wie aber kam ich an sie heran und konnte ihre Schritte in die von mir gewünschte Richtung lenken, ohne dass sie selbst es ahnte? Auch das war klar. Über ihren ehemaligen Liebhaber. Er war ein verwegener Bursche mit Köpfchen, er konnte lieben wie ein Stier, zudem war er ein vorzüglicher Kopist und Fälscher. Ich musste ihn nur als meinen Agenten gewinnen. Den gut bezahlten Posten eines Kuriers in meinen Diensten zog Reto de la Villette dem schlecht bezahlten Dienst in der Kaserne gerne vor. Umso mehr, als er die geheime Mission, mit der ich ihn betraute, als pikante Herausforderung ansah. Außerdem fühlte er sich sehr geehrt, in meine ägyptische Loge aufgenommen zu werden. Der persönliche Eid auf mich, seinen Großmeister und geheimen Oberen, verpflichtete ihn zu absolutem Gehorsam und Stillschweigen in allen Belangen des Ordens. Und auf seine Dienstbarkeit und Verschwiegenheit konnte ich mich verlassen. Damit waren die wichtigsten Spieler des Dramas in Stellung gebracht, ohne dass sie, Reto ausgenommen, ahnen konnten, wer der Regisseur hinter den Kulissen war. Schon bald gelang es meinem neuen Mitarbeiter in Paris, seine Stellung als Liebhaber der Madame de la Motte zu erneuern und zu befestigen und ihr peu à peu meine Ideen einzusufflieren, als ob es ihre eigenen wären. Natürlich hatte sie keine Ahnung, dass ihr Liebhaber mein geheimer Agent war, der mich über alle Schritte, die sie unternahm, auf dem Laufenden hielt. Zunächst zog sie in ein Haus in der Nähe der Pariser Residenz des Kardinals. Dann streute sie ganz von selbst das Gerücht aus, sie stehe mit einflussreichen Leuten bei Hofe, unter anderem mit der Königin, auf vertrautem Fuße. Schon bald wandten sich einige Geschäftsleute mit der Bitte an sie, ihre Interessen bei Hof zu vertreten. Es war Jeannes eigene Idee, diese Lüge am Kardinal persönlich zu erproben. Es bedurfte nur eines geringfügigen Anstoßes von Seiten Retos, ihr die Idee einer gefälschten Korrespondenz zwischen dem Kardinal und der Königin einzugeben und schmackhaft zu machen. Es war wirklich verblüffend, als ob derselbe Genius der Intrige mein und ihr Gehirn erleuchtete. Bei der Einfädelung der fingierten Korrespondenz unterlief ihr nicht ein einziger Fehler. Rohan war entzückt über ihre angebliche Freundschaft mit der Königin. Gleichzeitig ließ Jeanne all ihre Reize spielen, um den Kardinal an sich zu fesseln und von ihr abhängig zu machen. Nicht lange, und sie schlug Rohan vor, an Marie-Antoinette zu schreiben und ihr eine Erklärung, nebst Entschuldigung für seine früheren Entgleisungen als Botschafter am Wiener Hofe, anzubieten. Eifrig, wie ein schuldbewusster Novize, schrieb er seinen Brief wohl 10-mal um, bevor Jeanne zufrieden war und ihm versprach, ihn der Königin zu überbringen. Wie aber leuchteten seine müden Augen, als er den ersten Bogen kostbar geprägten Papiers mit Blumenbordüren in seinen zitternden Händen hielt, von ihrer Majestät der Königin persönlich geschrieben und gesiegelt. Seine Entschuldigung war gut aufgenommen worden. Reto hatte saubere Arbeit geleistet. Nach und nach wich die kühle Förmlichkeit der königlichen Antwortbriefe einem vertraulicheren und intimeren Ton. Der Kardinal erlaubte sich bald, seine an ihre Hoheit adressierten blumigen Komplimente mit galanten Anzüglichkeiten zu versehen, die seitens der Königin mit dezenten Schmeicheleien beantwortet wurden. Schließlich konnte Rohan es kaum noch erwarten, die Königin in Personam zu sehen und mit ihr in intimen Kontakt zu treten. Wie aber sollte man ihm die Illusion einer solchen Begegnung verschaffen? Ich fand keine Lösung. Dafür hatte Jeanne, die eifrige Theatergängerin, eine göttliche Inspiration, wie Reto mir mitteilte. Man könne ja, wie in Beaumarchais Figaro, die Rolle der Königin für eine Nacht von einer verkleideten Prostituierten spielen lassen. Dieser weibliche Genius der Intrige hatte Einfälle, auf die nicht einmal ich gekommen wäre. Es dauerte nicht lange, bis ihr Ehemann Nicolas im Garten des Palais Royal, wo die Müßiggänger ihren Vergnügungen und die Dirnen der gehobenen Klasse ihren Geschäften nachgehen, die geeignete Königin-Darstellerin gefunden hatte. Nicole Leguet, gelernte Hutmacherin und Gelegenheitsprostituierte, eine hübsche Frau, die eine gewisse Ähnlichkeit mit den Porträts von Marie Antoinette hatte. Nicolas schmeichelte sich bei ihr ein, winkte mit Geld und stellte sie seiner Frau vor. Jeanne war sehr zufrieden und Nicole für eine ordentliche Gage bereit, für eine Nacht die Königin zu spielen. Mit sicherem Gespür wählte Jeanne die richtige Szenerie für das mitternächtliche Rendezvous. Den Hain der Venus, einer Laube im Petit Trianon, dem Lustgarten der Königin. Des Nachts und unbeobachtet überreichte der Kardinal dort der angeblichen Regentin auf Knien eine Rose und versank im Glückstaumel. Jeanne ließ Rohan für diese schöne Illusion kräftig zahlen. Im August forderte sie von ihm im Namen der Königin 50.000 Livres, im November 100.000 Livres, natürlich immer für wohltätige Zwecke. Wer hätte gedacht, wird sich der gute Louis-René-Édouard wohl verwundert gefragt haben, dass die gekrönte Herrscherin über ein 25-Millionen-Volk so knapp bei Kasse ist. Doch zahlte er willig, auch wenn er sich bei seinem Bankier verschulden musste. Jeannes Absicht war klar, ihn so lange auszunehmen, wie sich die Täuschung aufrechterhalten ließ. Jetzt war der Zeitpunkt gekommen, Jeannes Habgier auf das sündhaft teure Halsband und gleichzeitig das Interesse der beiden königlichen Hofjuweliere, deren ganzes Kapital in dem Geschmeide gebunden war, auf die Gräfin de la Motte zu lenken. Es fügte sich gut, dass der Pariser Bankier des Kardinals, Monsieur Baudard de Saint-James, Schatzmeister der königlichen Marine, auch der Hauptgläubiger der beiden Hofjuweliere Böhmer und Bassange war. Darum hatte er ein starkes Interesse daran, dass diese endlich einen Käufer für das Halsband fanden. Es war nicht nötig, aus meiner Deckung herauszugehen, um den Logenbruder Baudard de Saint-James zu aktivieren. Es genügte, ihn durch einen diskreten Hinweis meines Agenten Reto auf Madame de la Motte aufmerksam zu machen, und schon suchte er die Freundin der Königin kurz darauf auf. Natürlich roch Jeanne sofort den ungeheuren Braten, der ihr da vor die Nase gehalten wurde. Sie erkannte wohl ihre Chance, zögerte aber noch. Ein Halsband im Werte von 1.600.000 Livres an sich zu bringen und zu versilbern, dieser Coup überstieg ihre kühnsten Träume und machte sie schwindeln. Endlich jedoch bestellte sie Böhmer zu sich, der ihr das legendäre Halsband präsentierte. Spätestens jetzt, nachdem ihr die kostbaren Diamanten die Augen geblendet, wusste sie, was zu tun war. Sie schrieb dem Kardinal im Namen Marie-Antoinettes sogleich nach Zabern, und der große Mann biss, nach einigem Zögern, tatsächlich an. War der Kauf des Geschmeides doch eine einzigartige Gelegenheit, sich der immerwährenden Gunst der Königin zu versichern. Indes richtete ich es so ein, dass ich erst am 30. Januar in Paris eintraf. Am 29. sollte nämlich der Kaufvertrag zwischen dem Kardinal und den beiden Juwelieren unterzeichnet werden, wie mir Reto mitgeteilt hatte. Und es schien mir sehr ratsam, an diesem bedeutsamen Tag noch nicht am Ort des Geschehens zu sein. Vor 13 Jahren hatte ein gewisser Giuseppe Balsamo allen Unbilden des Wetters ausgesetzt, auf dem Dienerstand der Equipage des Herrn Duplessis die Reise nach Paris gemacht. Jetzt hielt sein illustres alter Ego, Graf Alessandro di Cagliostro, mit einem Dutzend Extrapostchaisen, schließlich wollten seine Sekretäre, Geheimschreiber, Diener, Dolmetscher, Köche und Kuriere nicht zu Fuß gehen, seinen triumphalen Einzug in der Hauptstadt der Welt. Auch der gute Louis-René-Édouard stürmte mir geradezu entgegen. »Gottlob, Sie sind da! Sie wissen gar nicht, wie sehr ich Sie schon erwartet habe, Teuerster, wenn ich Sie bitten dürfte, trotz der späten Stunde noch in mein Palais zu kommen. Ich brauche dringend Ihren Rat in einer hochwichtigen Angelegenheit.« Kaum hatte ich den Salon betreten, schüttete er mir sein Herz aus. Ich tat sehr erstaunt, zog die Stirn in krause Falten und tadelte ihn sanft, dass er mich bei einer Angelegenheit von solcher Tragweite nicht schon früher konsultiert habe. Ob denn die Königin den Vertrag auch unterschrieben habe? Der Kardinal fuhr sich mit der Hand über die schweißbedeckte Stirn. Ein wenig merkwürdig sei es schon gewesen. Zuerst habe Marie Antoinette ihre Unterschrift nicht unter den Kaufvertrag setzen wollen, obschon sie die Bedingungen akzeptierte, einschließlich der 4 Ratenzahlungen auf 2 Jahre verteilt. Er aber habe als Bürge auf einer königlichen Unterschrift bestanden. Madame de la Motte habe dann ihre Majestät noch einmal aufgesucht und sei kurz darauf mit dem unterschriebenen Kaufvertrag zurückgekehrt. Ich bat den Kardinal, mir den Vertrag zu zeigen. Retaux mit seiner geschickten Fälscherhand hatte das Problem offenbar rasch und zur Zufriedenheit aller Beteiligten gelöst. Bis auf eine bedeutsame Kleinigkeit. Die Unterschrift der Königin betreffend. Da war Retaux, wie ich sofort erkannte, ein schwerer Fauxpas unterlaufen, aber dies behielt ich für mich. »Es ist doch alles geregelt«, suchte ich den Kardinal zu beruhigen. »Eine bessere Garantie für den Bürgen als die Unterschrift der Königin kann es gar nicht geben. Wann und wo soll denn die Übergabe des Halsbandes stattfinden?« »Am 1. Februar, in der Wohnung der Gräfin de la Motte an der Place Dauphine in Versailles. Ein Kammerdiener der Königin soll die Schatulle mit dem Halsband aus meinen Händen übernehmen und sogleich nach Versailles zur Königin bringen. Aber ist das nicht sehr riskant? Ich meine, kann man denn einem Kammerdiener ein Kleinod im Werte von 1.600.000 Livre anvertrauen?« Der Arme brauchte dringend meinen seelischen Beistand. Gott verhüte, dass er jetzt Manschetten bekam und in letzter Minute von dem Handel zurücktrat. Obschon es bereits nach Mitternacht und ich todmüde von der Reise war, packte ich also meine magischen Utensilien aus. Und selbstredend stimmten meine guten Geister dem Handel kompromisslos zu. Am 1. Februar, dem Tag der Übergabe des Halsbandes, saß ich auf der Terrasse eines kleinen Hotel Garni nahe dem Palais Royal und spähte in Richtung der Arkaden, in quälender Erwartung des Kuriers, der die erlösende Botschaft überbringen sollte. Meine Nerven waren bis zum Zerreißen gespannt. Endlich kam der lang ersehnte Merkur mit dem Billet. Die Übergabe des Halsbandes war plangemäß verlaufen. Der Coup war geglückt. Und was für ein Coup! Wenn er erst ruchbar geworden, würde er, dessen war ich gewiss, ein politisches Erdbeben auslösen, das ganz Frankreich, ja, Europa erschütterte. Zelada hörte sein Herz pochen wie eine Pauke. So aufgeregt hatte ihn das, was er eben gelesen. Es war also wahr, was er schon immer vermutet hatte. Dass Cagliostro trotz seines spektakulären Freispruchs durch das Pariser Parlament der geheime Regisseur der Halsbandaffäre gewesen. Bei aller Entrüstung über dieses unglaubliche Schurkenstück, Zelada konnte nicht umhin, diesem Meister der Intrige Bewunderung zu zollen. Nachdem man sich in 40 Verhören mit ihm abgeplagt hatte, ohne dass er geständig und zum Widerruf bereit war, wurde es nun höchste Zeit, ihm die Folterinstrumente vorzuführen. Das hatte der Heilige Vater schließlich nicht verboten. Schon beim Anblick der Instrumente, in dem kahlen, fensterlosen Raum, der nur von 2 Pechfackeln beleuchtet wurde, schlotterten dem Inquisiten die Knie und brach ihm der Angstschweiß aus. Wimmernd fiel er vor Zelada auf den Boden und flehte ihn an, ihm die Folter zu ersparen. Er werde alles bekennen, alles sagen, was man von ihm hören wolle. »Ich frage ihn also zum letzten Mal. Wer hat ihm seine geheime Mission erteilt, bevor er französischen Boden betrat? Wer waren seine Auftraggeber und Hintermänner?« Stockend und mit angstgeweiteten Augen erklärte Cagliostro, auf dem Wege nach Straßburg habe er einen kurzen Aufenthalt in Frankfurt am Main genommen. Des Nachts habe man ihn im Beisein 2 Oberhäupter der strikten Observanz zu einem Landhaus kutschiert. Während der Fahrt habe man ihm die Augen verbunden. Seine Begleiter hätten ihm ihre Namen nicht genannt, er habe aber gehört, dass der eine mit Bruder Ximines angesprochen wurde. Erst als man bei dem Landhaus angekommen und eine unterirdische Grotte betreten, nahm man ihm die Binde wieder von den Augen. Besagter Ximines habe eine Truhe geöffnet, in der sich etliche Schriftstücke befanden. Eines davon, das einem Messbuch ähnlich war, nahm er heraus. Die Schrift begann mit einer Eidesformel, die mit Blut geschrieben war. Sie enthielt die Verpflichtung, alle despotischen Monarchen zu stürzen. Und? Hat auch er diesen Eid mit seinem Blute unterschrieben? Nein. Meine Chiffre, die vom Pfeil durchbohrte Schlange, stand schon da. Ich weiß nicht, wer sie da hingesetzt hat. Standen noch andere Chiffren oder Namen unter der Eidesformel? Ja, die Namen der 12 Großmeister der Illuminaten. Und welches war der Plan der Verschwörung? Aus dem, was ich in der Schrift lesen konnte und was meine 2 Begleiter mir erklärten, entnahm ich, dass der erste Streich dieses Geheimbundes gegen Frankreich gerichtet war. Nach dessen Fall sollte es gegen Rom und den Vatikanstaat gehen. Celada triumphierte. Endlich war es heraus. Das Geständnis bestätigte, was für den Kardinalstaatssekretär und die Heilige Kongregation von vornherein feststand, dass die französische Revolution eine Verschwörung, ein Komplott des internationalen Freimaurertums war. Er wurde in jener Nacht also zu einem der 12 Großmeister der berüchtigten Illuminatensekte initiiert. Nein, ich habe nichts unterschrieben. Kerkermeister, entkleide er den Inquisiten und lege ihn auf die Streckbank. Mit einem Ruck zog ihm der Kerkermeister das Hemd über den Kopf. Nun stand der Divo Cagliostro, am ganzen Leibe zitternd in seiner jämmerlichen Blöße, vor ihm. Bekennt er, dass er ein bezahlter Agent der verbrecherischen Illuminatensekte ist? Nein, ja. Ich weiß nicht mehr, was ich bekennen soll. Bekennt er, sich der abergläubischen Magie verschrieben zu haben? Ja, nein, ich habe nie den Teufel herangezogen. Ich bin apostolischer Katholik. Bekennt er, dass er in Hinsicht auf die Religion in den verwerflichsten Irrtümern gelebt hat? Ja. Ist er bereit, seinen heretischen Irrtümern bezüglich der ägyptischen Freimaurerei abzuschwören und zu widerrufen? Cagliostro bedeckte sein Gesicht mit den Händen. Sein Wimmern und Zittern ging in ein Schluchzen über, das so gequält und verzweifelt klang, dass selbst die hartgesottenen Inquisitoren diesen peinvollen Anblick kaum ertrugen und den Blick von ihm wandten. Dann verstummte er und starrte mit erloschenen Augen vor sich hin. Der herbeigerufene Notarius schob ihn zu einem Tisch, wo das vorbereitete Blatt mit dem Widerruf war, und reichte ihm einen Federkiel. Der da endlich mit gebeugtem Nacken und zittriger Hand seinen Namenszug unter sein Todesurteil setzte, dachte Celada mit grimmiger Genugtuung, war nicht mehr der Divo Cagliostro, der schwarze Messias, dem aber Tausende in ganz Europa gehuldigt und angehangen. Er war nur noch ein Schatten seiner selbst, ein klägliches Wrack, ein gebrochener Mann. Endlich schob Cagliostro das vor ihm liegende Blatt über den Tisch zu Celada hinüber. Ich bitte das heilige Offizium nur um eines, dass es wenigstens meine Frau verschone. Wie lange hatte der erste Kardinalstaatssekretär nicht auf diese Stunde gewartet und auf sie hingearbeitet? Es war die Stunde seines größten persönlichen wie politischen Triumphes seit dem Antritt seines hohen Amtes. Er begab sich sogleich zum Heiligen Vater, um ihm die frohe Botschaft zu verkünden. Er hat widerrufen! Vor unserem Pariser Domizil, dem Hotel de Savigny in der Rue Saint-Claude, einer Nebenstraße des Boulevard Saint-Antoine, versperrten die vornehmen Equipagen und Kutschen die Straße. Um jeden Tag meine Nähe genießen und mit Serafina flirten zu dürfen, die er gerne seine Petite Comtesse nannte, hatte Rouen in der Nähe seines Palastes dieses kleine, hübsche Palais ausfindig gemacht. Es bot einen wahrhaft fürstlichen Komfort und Platz genug für unsere wartenden Bewunderer. Besonders die vornehmen Pariser Damen staunten mich wie ein Weltwunder an. Wie fühlten sie sich geschmeichelt, wenn sie auch nur einen flüchtigen Blick von mir erhaschten? Und wie beneideten sie Serafina, dass sie mit diesem Wundermann und Sendboten des Himmels das Leben und das Bett teilen durfte? Nun, das Bett teilten wir schon lange nicht mehr. Wie oft habe ich nicht versucht, Serafina den Wesensunterschied zwischen einem Genius und einem Scharlatan, zwischen einem echten Künstler und einem Betrüger, zwischen einem großen Mimen und einem Lügner klarzumachen. Doch sie blickte mich nur verständnislos an. Das alte christliche Vorurteil, wonach alle Schauspielerei im Grunde nur Verstellung und Lüge sei, war ihr einfach nicht auszutreiben. War es da ein Wunder, dass meine Fantasien und Gedanken mehr und mehr um eine andere Dame kreisten, die nach meinem Dafürhalten zu den besten Schauspielerinnen der Epoche zählte? Dass der Coup mit dem Halsband geglückt, war vor allem Jeannes Verdienst gewesen. Hatte sie doch jede Klippe mit Bravour gemeistert und, wenn auch ohne es zu ahnen, meine Inspirationen kongenial ergänzt. Gleichwohl vergaß ich keinen Moment, dass unsere Interessen und Absichten nicht dieselben waren. Jeanne war eine Intrigantin, die rein egoistische Ziele verfolgte. Sie wollte die verlorenen Besitztümer ihrer Familie wiedererwerben, um endlich das standesgemäße Leben einer Valois führen zu können. Darum musste sie auch daran interessiert sein, den Betrug mit allen Mitteln zu vertuschen und sich mit der Beute rechtzeitig aus dem Staube zu machen. Für mich und meine geheimen Mitverschworenen dagegen war die Halsbandaffäre nur Mittel zu einem politischen Zweck, nämlich das Ansehen von Thron und Altar gründlich zu ruinieren. Dass die Affäre aufflog, damit sie ihre öffentliche Skandal- und Heilwirkung entfalten konnte und den Zeitgenossen im aufklärerischen Sinne die Augen öffnete, war ein wohlkalkulierter Teil, ja, die erwünschte Klimax des ganzen Plans. Dennoch war ich nicht bereit, die fette Beute zum Schaden für die öffentliche Wohlfahrt einfach Jeanne und ihrem Ehemann zu überlassen. Wie viele gute Werke konnte man nicht mit dem Erlös der kostbaren Diamanten vollbringen? Die Frage war nur, wie kam ich an die Beute heran? Natürlich hatten Jeanne und Nicolas längst ihre Pläne gemacht. Einige kleinere Steine setzten sie in Frankreich ab. Doch den Großteil davon schaffte Nicolas nach England, wo niemand so leicht Verdacht schöpfen konnte. Eigentlich wollte ich Reto mit dieser Aufgabe betraut wissen, damit der Erlös aus dem Verkauf der Diamanten auf Konten landete, über die auch ich verfügen konnte. Aber Jeanne und Nicolas wollten ihm diese heikle Mission keinesfalls überlassen. Misstrauten sie am Ende ihrem wichtigsten Komplizen? Zwar zahlten sie ihm ein hübsches Sümmchen aus, doch wo sie den großen Batzen Geld und die übrigen Diamanten versteckt hatten, hielten sie vor ihm geheim. Und dies bereitete ihm und mir ziemlichen Verdruss, vor allem mir. Von der Rue Saint-Claude zum Palast des Kardinals waren es nur wenige Minuten. Seit langem schon brannte dieser darauf, mir seine liebste Freundin, wie er Madame de Lamotte zu nennen pflegte, vorzustellen. Und auch ich hatte nun ein gesteigertes Interesse, mich jener Dame auf diskrete Weise zu nähern. Eines schönen Märzabends hatte ich endlich das Vergnügen. »Gräfin Valois de Lamotte«, sagte Rohan, nachdem er mich ihr vorgestellt hatte. Wir maßen uns, und ich wusste auf einen Blick, diese Frau ist mir ebenbürtig und darum gefährlich. Von unserer ersten Begegnung in Straßburg hatte ich nur den flüchtigen Eindruck einer jungen und dreisten Person im Pagenkostüm behalten. Umso erstaunter war ich, jetzt einer berückenden Beauté gegenüberzustehen, einem leichten, geflügelten Traum. Halb dezent und halb nackt. Ihr tief ausgeschnittener Blouson aus grüner fließender Seide ließ einen wohlgeformten Busen erahnen, der durch die stark geschnürte Wespentaille noch gehoben wurde und gab eine wohlgerundete Schulter frei. In ihren Bewegungen lag etwas ebenso Geschmeidiges wie Kraftvolles, eine verhaltene Energie, die jederzeit explodieren konnte. Mit einem reizenden Lächeln streckte sie mir ihre Hand entgegen, die ich mit den Lippen berührte. »Ihr Name ist Legende, Herr Graf«, säuselte sie. Paris sprach schon von ihnen, als sie noch gar nicht hier waren. Sie müssen über eine ganze Armee fliegender Boten verfügen, die ihre Fama mit den Winden verbreiten. Dann, indem sie den Kopf leicht zur Seite neigte, musterte sie mich von Kopf bis Fuß, als habe sie nicht die geringste Scheu, geschweige denn Respekt vor mir. Es war ein taxierender, zugleich seltsam irisierender Blick, in dem ebenso viel Glut wie Kälte lag. Er zog mich an und stach mich zugleich. Ich weiß nicht warum, aber diese schöne Wespe, im Geiste mochte ich sie schon nicht mehr Jeanne nennen, das erschien mir zu familiär, beunruhigte und reizte mich zugleich. Natürlich war ihr nicht entgangen, wie sehr der Kardinal mich verehrte und wie sehr er mir ergeben war. Sie hatte seine Sinne mit den Waffen des Weibes betört, ich seinen Geist mit den Mitteln des Magiers umfangen. Es war eine zweifache Umklammerung, welcher der arme Louis-René-Édouard kaum entkommen konnte. Die Frage war nur, wer von uns beiden hatte die größere Macht über ihn, sie oder ich? Sie lächelte mich mit einer hochmütigen Sicherheit an, als wüsste sie um unseren geheimen Kampf, aus dem sie offenbar als Siegerin hervorzugehen gedachte. »Warte nur, du stolze Zirze«, sprach ich in Gedanken, »du sollst deinen Meister schon noch finden, bei dem du deinen Hochmut verlierst. Wenn du erst mit aufgelöstem Haar vor mir auf den Knien liegst, deinem Bezwinger ausgeliefert, werde ich dich schon dahin bringen, mir zu gestehen, wo du deine Beute versteckt hast.« Ach, wie leicht man sich doch über sich selbst täuschen kann. Die folgenden Nächte wälzte ich mich schlaflos in meinem Bett, vor lauter Begierde nach dieser schönen Hexe. Ich konnte kaum erwarten, sie wiederzusehen. Immer wieder fand ich mich daher, wie zufällig, zur Teestunde beim Kardinal ein, wenn ich wusste, dass auch sie sich angekündigt hatte. Und eines Tages nutzte ich die Gelegenheit, als uns der Kardinal für einen Moment verließ. »Wissen Sie, Madame«, hauchte ich ihr ins Ohr, »dass ich seit Tagen von Ihnen träume.« Sie sagte nichts, sah mich nur an. Plötzlich schlang sie den Arm um meine Schulter, zog mit einer herrischen Bewegung mein Gesicht an das ihre heran und küsste mich auf den Mund. Es war ein so überfallartiger und leidenschaftlicher Kuss, dass mir Hören und Sehen verging. Von da an war ich Jeanne mit Haut und Haaren verfallen. Kein Gedanke mehr an das Halsband. Doch ach, welch schändliches Spiel trieb diese durchtriebene Wespe mit mir. Zwar lud sie mich tags darauf in ihren Salon, welch Taumel des Glücks erfasste mich, doch just in dem Moment, als ich sie, alle Etikette vergessend, an mich riss, erklärte sie, ihre Mens verhindere unsere glückselige Vereinigung. Und so ging es immer weiter. Mal flirtete sie mit mir und flüsterte mir kleine Obszönitäten ins Ohr, mal tat sie so, als ob wir uns kaum kennten, oder sie übersah mich einfach. Sie wusste nur zu gut, wie man einen verliebten Mann auf die Folter spannt. Dabei waren die Männer kaum zu zählen, von denen sie sich hatte beschlafen und aushalten lassen. Mit den heruntergekommensten Adeligen, Intriganten und Beutelschneidern hatte sie es getrieben, den Abschaum von Versailles in ihr Bett gelassen, aber just mich, den berühmten Cagliostro, ließ sie unter fadenscheinigen Ausreden nicht in ihr Bett. Irgendwann hatte ich das Spiel dann satt. Es war höchste Zeit, dass ich mich wieder auf mein Interesse und meine Trümpfe besann. Am 1. August war die erste Rate von 400.000 Livres fällig, die den beiden Hofjuwelieren laut Vertrag aus der königlichen Schatulle ausbezahlt werden sollten. Sie würden aber ihr Geld nicht sehen, in Panik geraten und alsbald bei Hofe vorstellig werden, um an die säumige Königin zu appellieren. Und dann würde der ganze Betrug auffliegen. Dies alles war vorhersehbar. Darum riet ich Reto, das Land schleunigst zu verlassen. Er setzte sich in die Schweiz ab. Was aber machte Jeanne? Sie ging in Paris einkaufen, und zwar in großem Stile. Nachdem ihr Gemahl vom nebligen Kriegsschauplatz des Londoner Juwelenhandels zurückgekehrt war, gingen über 40 reich beladene Fuhren mit kostbaren Möbeln, Teppichen und Schmuck nach dem reizenden Landhaus ab, das sie in der Gemeinde Saint-Maclou gekauft hatte. Ende Juli dann kehrte sie bestens gelaunt nach Paris zurück. Dies verwunderte mich, zumal Rohan immer unruhiger wurde. Wenn er in der königlichen Kapelle in Versailles die heilige Messe zelebrierte, blickte er oft verstohlen zur Königin hinüber. Doch an ihrem Hals war das kostbare Halsband nicht zu sehen. Und sie gab ihm auch nicht das mindeste Zeichen ihres Wohlwollens, behandelte ihn vielmehr so frostig und abweisend wie eh und je. Der Kardinal verstand die Welt nicht mehr. Seine wachsende Bekümmerung suchte Jeanne mit allerlei Lügen zu beschwichtigen. Die Königin wolle das Halsband erst tragen, wenn es bezahlt sei. Auch dürfe sie, mit Rücksicht auf ihre Stellung, ihre geheime Neigung für ihn nicht öffentlich zeigen, etc. pp. Doch wie lange konnte sie ihn mit derlei Ausreden und Lügen täuschen? Und warum machte sie keinerlei Anstalten, Paris zu verlassen? Spekulierte sie etwa darauf, der Kardinal würde, um den Skandal zu vermeiden, am Ende das Halsband selbst bezahlen? Wähnte sie sich darum in Sicherheit? In den ersten Augusttagen gewährte sie mir endlich wieder ein Rendezvous, nachdem sich ihr Ehemann nach London abgesetzt hatte. Ob sie wohl diesmal meine Wünsche erfüllen oder mich wieder zum Narren halten würde? Für letzteren Fall behielt ich mir eine Revanche vor, die sich gewaschen hatte. Sie empfing mich in bester Laune. Nachdem wir uns an Austern gelabt, wollte ich gerade beginnen, mit ihr intim zu werden. Plötzlich sah sie auf ihre kleine vergoldete Armbanduhr und entwand sich meiner Umarmung. »Mon Dieu! Schon 6:30. Wie schnell die Zeit vergeht! Ich muss schleunigst nach Versailles. Marie-Antoinette erwartet mich. Sie werden verstehen, mon ami. Eine Königin lässt man nicht warten.« Ich hielt sie am Arm fest. »Gemach, Gemach, Sie kommen gewiss nicht zu spät, weil die Königin Sie nämlich gar nicht erwartet.« »Was erdreisten Sie sich? Lassen Sie mich gefälligst los!« rief sie empört. Ich lächelte sie an. Glauben Sie, ich hätte nicht längst erkannt, dass Ihre angeblich so enge Beziehung zur Königin nur vorgetäuscht ist und dass das Halsband niemals bei ihr angekommen ist. »Was Sie nicht sagen«, mokierte sie sich, »haben Ihnen das Ihre 7 Engel erzählt?« »Die Engel nicht, aber der Kaufvertrag. Die Unterschrift der Königin ist gefälscht.« »Gefälscht? Und woher wollen Sie das wissen?« »Die Königin pflegt stets mit Marie-Antoinette zu unterschreiben, nicht aber mit Marie-Antoinette de France.« »Ja, liebste Diebin, da ist Ihnen und Ihrem Komplizen leider ein dummer Fehler unterlaufen.« Sie maß mich mit einem hochmütigen Blick. Nur das Zucken ihrer Mundwinkel verriet ihre Nervosität. Was nun das Halsband betrifft, fuhr ich mit eisiger Ruhe fort, »so können Sie mein Schweigen unter einer Bedingung erkaufen, indem wir uns die Beute christlich teilen. Andernfalls wird der Kardinal, wird ganz Paris morgen erfahren, wer das Halsband gestohlen hat.« Eine Weile stand sie stumm, mit geballten Fäusten am Fenster. Plötzlich drehte sie sich um, löste die Kordel ihrer Tunika und zog sich diese mit einer energischen Bewegung über den Kopf. Ebenso rasch entledigte sie sich ihrer Dessous und warf sich nackt auf die Ottomane. »Machen Sie mit mir, was Sie wollen.« Da lag sie nun mit gespreizten Beinen vor mir und sah mich hasserfüllt an, gleich einer besiegten Raubkatze, die sich ihrem Bezwinger ergibt. Ich hob ihre Tunika und ihre Dessous vom Boden auf und warf sie ihr zu. Als ich sie noch liebte, Jeanne, hätte ich alles für sie getan. Ich hätte jede Lüge und jeden Meineid auf mich genommen, um ihren Betrug zu decken und sie zu beschützen. Jetzt will ich sie nicht mehr. Sie sah mich an, als könne sie es nicht glauben, dass überhaupt ein Mann auf diesem Erdenrund ihre Reize verschmähte. Ihre Überraschung wich einem Ausdruck maßlosen Gekränktseins. War das nicht ihr wahres Gesicht? »Das Einzige, was ich von Ihnen noch will, den halben Erlös aus dem Verkauf des Halsbandes, das macht 800.000 Livre. In Gold- oder Silberdukaten, in Guineen, englischen Pfund oder in Edelstein, ganz wie es Ihnen beliebt. Ich erwarte Ihre Anzahlung von 100.000 Livre bis morgen Abend. Und bedenken Sie, Sie haben gar keine Wahl. Dachte ich, aber ich hatte Sie unterschätzt. Tags darauf, am späten Abend, suchte mich nicht etwa Madame de la Motte, sondern mein Logenbruder Baudard de Saint-James auf. Der sonst so bedächtige Mann war sehr aufgeregt. Er brachte alarmierende Neuigkeiten von den beiden königlichen Juwelieren. Am Vormittag habe Madame de la Motte Bassange einen Besuch abgestattet. Sie habe ihm erklärt, Marie-Antoinette habe das Halsband niemals erhalten. Außerdem sei ihre Unterschrift auf dem Vertrag gefälscht. Dann habe sie plötzlich die Frage gestellt, »Kennen Sie Graf Cagliostro?« Es sei doch bekannt, dass der Kardinal völlig unter dem Einfluss dieses Scharlatans stehe, der sich rühme, Gold machen zu können. Es bestehe der begründete Verdacht, dass er den Kardinal verhext und angestiftet habe, das Halsband zu stehlen, die einzelnen Steine herauszubrechen und sie ihm zu übergeben. Darum sollten sich die Juweliere mit ihren Forderungen an den Kardinal wenden, er sei schließlich ein vermögender Mann und werde sie gewiss für den Verlust des Halsbandes entschädigen. »Aber woher«, Baudard hob resigniert die Arme, »soll seine Eminenz die 1.600.000 Livre nehmen? Er ist ja selbst bis über beide Ohren verschuldet.« Ich saß da wie vom Donner gerührt. »Diese Schlange«, diese heimtückische Intrigantin, stand mit dem Rücken zur Wand und trat jetzt die Flucht nach vorne an, indem sie mich bei den Juwelieren anschwärzte. Jetzt verstand ich, warum sie sich so sicher fühlte und Paris nicht verlassen hatte. Für den Fall, dass der Kardinal nicht zahlen würde, wollte sie den ganzen Betrug mir in die Schuhe schieben. An alles hatte ich gedacht, nur nicht an diese Möglichkeit. Hatte diese schöne Fieber mich deshalb umgarnt, betört und mit ihrem Giftzahn geküsst, um meinen Verstand zu betäuben? Ich begab mich unverzüglich zum Kardinal. Er war in großer Aufregung, denn er wusste bereits, was die beiden königlichen Juweliere bei ihren Erkundigungen in Versailles festgestellt hatten, dass das Halsband nie bei der Königin angekommen war. Der Entdecker eines Betruges kann unmöglich selbst der Betrüger sein. Darum musste ich dem verstörten Louis René jetzt die Augen öffnen. Erst wollte er es nicht glauben, dass seine liebste Freundin ihn betrogen habe. Ich forderte ihn auf, sich den Kaufvertrag einmal genauer anzusehen. Er, als hoher Würdenträger und Staatsbeamter, müsse doch wissen, wie die Königin ihre Dokumente zu unterzeichnen pflege. Nämlich mit Marie-Antoinette und nicht mit Marie-Antoinette de France. Er holte den Kaufvertrag und besah sich die flüchtig an den Rand des Blattes gequetschte Unterschrift. Die Bestürzung machte ihn sprachlos. »Werfen Sie sich dem König zu Füßen, Eminenz, und sagen Sie ihm die Wahrheit. Das ist Ihre einzige Chance«, rief ich. »Wollen Sie etwa«, antwortete er gequält, »dass ich Madame de la Motte denunziere?« »Wenn Sie es nicht übers Herz bringen«, entgegnete ich, »wird ein Freund diese Aufgabe für Sie übernehmen.« Mit dem Freund meinte ich natürlich mich. Doch mein Vorschlag widerstrebte ihm. Mit schmerzlicher Miene murmelte er, »Ich sehe wohl, man hat mich betrogen. Ich werde bezahlen.« »Wovon, Eminenz?« Er sah mich verständnislos an. »Dio mio! Was für ein Kirchenfürst, der nicht einmal den Stand seiner irdischen Konten kannte, geschweige denn seinen Schuldenstand im Himmel. An ihm hatte das Ancien Regime wahrlich einen würdigen Repräsentanten. In den folgenden Tagen streute Madame de la Motte in Versailles wie im Palais Royal, dem Umschlagplatz aller Neuigkeiten, gezielt das Gerücht aus, der Kardinal überhäufe das Ehepaar Cagliostro förmlich mit Diamanten. Diese Schlange wollte nicht nur ihren Gönner, sondern auch mich und Serafina in den Abgrund reißen. Am Abend des 15. August dann explodierte eine Nachricht, die nicht nur mich, sondern ganz Paris erschütterte. Prinz Louis de Rohan-Guémené war beim Verlassen der königlichen Kapelle verhaftet und auf Befehl des Königs in die Bastille abgeführt worden. Der Skandal war da. Allerdings war es ein wenig anders gekommen, als mein Plan es vorsah. Auch mir drohte jetzt die Verhaftung. Nun jagte ein Theatercoup den anderen. Am 20. August wurde Madame de la Motte verhaftet und in die Bastille gebracht. Am Morgen des 23. August las der Polizeiinspektor Monsieur Chenon-Fils mir den Haftbefehl vor. Ich gebe zu, diese dramatische Wendung war in meinem Masterplan nicht vorgesehen. So wenig wie meine Amour-Fou zu meiner Hauptdarstellerin, deren kriminelle Energie ich leider unterschätzt hatte. Fortuna ist eben eine launische Göttin. Es gefiel ihr, mich just im Zenit meiner Laufbahn noch einmal in den Abgrund zu stürzen. Wer aber hätte gedacht, dass just das berüchtigte Staatsgefängnis der Schauplatz meines größten Triumphes werden sollte? Das Stück hat gewechselt, pflegen die großen Komödianten zu sagen. Was zählt, ist auf der Bühne zu bleiben. Da die Bastille zuletzt nur noch vornehme Staatsgefangene und namhafte Kritiker des Ancien Regime wie Voltaire und Graf Mirabeau beherbergt hatte, waren die Gefängniszellen mit einem gewissen Komfort ausgestattet. Ich brauchte mein Haupt jedenfalls nicht auf Stroh zu betten, sondern lag auf einem ordentlichen Bett mit Matratze und seidenen Kissen. Mir stand sogar ein persönlicher Bewacher zur Verfügung, ein junger Unteroffizier namens Dory, der mir als Sekretär und Bote diente. Da er sich in der Bastille mehr oder weniger frei bewegen konnte, hatte er auch Zugang zu den anderen Zellen, in denen Kardinal Rohan und Madame de la Motte untergebracht waren. Es gelang ihm, den Wärter zu bestechen, der bei den Verhören der Madame zugegen war, und ihn als Informanten zu gewinnen, so dass ich über die Verteidigungsstrategie meiner Kontrahentin genau im Bilde war. Das war auch dringend notwendig, denn Madame de la Motte und ich lieferten uns in den folgenden Wochen in öffentlichen Verteidigungsschriften, die reißenden Absatz fanden, eine regelrechte Schlammschlacht. Dieses verteufelte Weib hatte zwar nichts Konkretes gegen mich in der Hand, ich glaube auch nicht, dass sie ahnte, dass ihr Liebhaber Reto mein Agent war, der ihr meine Ideen soufflierte, doch ihre Spürnase folgte unbewusst der richtigen Fährte, dass ich irgendwie die ganze Affäre eingefädelt haben musste. Am meisten Sorge bereitete mir, dass Madame de la Motte von der mächtigsten politischen Fraktion im Lande und ihrem Wortführer Rückendeckung erhielt, nämlich vom ersten Minister Baron de Breteuil, der die Interessen des Hofes und der Königin vertrat. Natürlich sah Marie-Antoinette ihren Ruf durch die gefälschte Liebeskorrespondenz mit dem Kardinal auf das Schändlichste kompromittiert. Sie und ihr erster Minister waren denn auch entschlossen, die ganze Affäre dem Kardinal Rohan und meiner Person anzulasten. Da ich jedoch nach wie vor das Vertrauen des Kardinals besaß, zumal ich ihm den Betrug seiner liebsten Freundin persönlich entdeckt hatte, sprach dieser bei den Verhören von mir stets mit größter Ehrerbietung, so dass von seiner Seite auch nicht der Schatten eines Verdachts auf mich fiel. Zudem nahm ich auf Anraten meines wahrlich gerissenen Anwaltes als Beweis meines Edelmutes die Pose des guten Christen an, der auch seinen ärgsten Feinden noch verzeiht. Dabei hätte ich diese hinterlistige Schlange am liebsten mit meinen Händen erwürgt. Ich sei überzeugt, ließ ich öffentlich verlauten, dass die Gräfin de la Motte alles Übel, das sie mir zugefügt, nicht aus Hass gegen mich, sondern nur in der Absicht getan habe, um sich zu rechtfertigen. Doch sei ihre Absicht, wie sie wolle. Ich verzeihe ihr, so viel an mir ist, alle Tränen, die sie mich hat vergießen machen. Möge sie ja nicht denken, dass diese Mäßigung von mir nur erkünstelt sei. Noch aus der Mitte des Gefängnisses, in das sie mich schleppte, riefe ich für sie um Gnade. Und wenn dann endlich meine und meiner Gattin Unschuld zutage komme, so sei die einzige Genugtuung, die ich fordere, dass seine Majestät der unglücklichen Gräfin de la Motte auf mein Bitten Gnade und Freiheit schenken möge. Meine Anhänger und das gemeine Volk waren ob dieses Edelmutes begeistert und feierten mich als Helden. Der Kardinal und die Königin allerdings avancierten zu den meistbesprochenen Skandalfiguren der Epoche. Das nächtliche Stelldichein im Bosquet der Königin wurde zum Gegenstand der bissigsten Karikaturen, Satiren und Polemiken, nach dem Motto: Während das Volk hungert, tanzt und amüsiert sich der Hof und frönt ungeniert seinen Lastern. Und welch eine Schande für die Königin von Frankreich, mit einer Prostituierten verwechselt zu werden. So schrieb zum Beispiel ein gewisser Saint-Just, Mitglied der Pariser Loge Amis Réunis: O große und glückliche Affäre! Ein Kardinal als Schurke, der, um sich zu entlasten, schließlich gesteht, man habe ihn Glauben gemacht, mit der Königin schlafen zu dürfen. Welche Schande über das Kreuz und das Zepter! Welcher Triumph für die Ideen der Freiheit! Welch große Stunde für das Parlament! Inzwischen war auch die untergetauchte Nicole Leguay, welche die Königin gespielt hatte, der Polizei ins Netz gegangen und gründlich verhört worden. Durch ihre Aussagen geriet Madame de Lamotte immer tiefer in Bedrängnis. Von den beharrlichen Fragen der Untersuchungsrichter in die Enge getrieben, musste sie schließlich zugeben, dass sie für ihre Anschuldigungen gegen mich keinerlei Beweise anführen könne. Ich dagegen konnte bei den beiden offiziellen Verhören meine beste juristische Trumpfkarte ausspielen, dass ich erst in Paris ankam, nämlich am 30. Januar 1785, abends um 9 Uhr, als der Handel mit dem Halsband längst abgeschlossen und der Kaufvertrag zwischen dem Kardinal Rohan und den königlichen Juwelieren unterzeichnet war. Schon wollte ich aufatmen, schon sah ich mich als Sieger aus diesem öffentlichen Zweikampf hervorgehen, der mit den Mitteln des Fabulierens, Renommierens und der Schauspielerei geführt wurde, da traf eine schlimme Nachricht ein. Retaux de la Villette war in der Schweiz verhaftet und nach Paris zurückgebracht worden. Nicht auszudenken, wenn die Untersuchungsrichter herausfänden, dass sein Name seit 1784 auf der Lyoner Mitgliederliste der ägyptischen Loge stand und wenn er selbst bei den Verhören gestand, alles in meinem Auftrag ausgeführt zu haben. Dann war ich geliefert. Indes gelang es mir durch Bestechung der Wärter, mit Retaux, der in einem anderen Turm der Bastille einsaß, sogleich in Verbindung zu treten, bevor er verhört wurde. Ich erinnerte ihn eindringlich an seine Schweigepflicht als Freimaurer und an den Eid, den er mir, seinem Großmeister, geschworen. Sodann beschwor ich ihn, vor Gericht nur das zuzugeben, was durch einen Schriftvergleich inzwischen erwiesen war, dass er die Briefe der Königin an den Kardinal und ihre Unterschrift auf dem Kaufvertrag gefälscht hatte. Er könne es ja so hinstellen, dass er dies nur aus Leidenschaft für Madame de Lamotte getan habe, ohne die Folgen zu bedenken. Ein Krimen aus Leidenschaft würden die Richter gewiss milder bestrafen, denn eines aus Hab- oder Geldgier. Sollte er aber eidbrüchig gegen mich, sein spirituelles Oberhaupt werden und gestehen, dass er alles in meinem Auftrag ausgeführt habe, reiße er nicht nur mich, sondern auch sich selbst ins Verderben, dann würden wir beide bis ans Ende unserer Tage in der Bastille schmachten. Der zerknirschte Retaux sah ein, dass es für ihn selbst am besten war, meinem Ratschlag Folge zu leisten. Unser Meisterstück lieferten Retaux und ich bei unserer Gegenüberstellung vor den Untersuchungsrichtern. Ich redete dem Fälscher ins Gewissen, indem ich ihm eine lange Moralpredigt über die Pflichten des Ehrenmannes, die Macht der Vorsehung und die Nächstenliebe hielt und appellierte zugleich an die Güte Gottes und an die Nachsicht der Regierung. Der Untersuchungsrichter war von meiner Rede so ergriffen, dass er zu Retaux sagte, er müsse wahrlich ein Ungeheuer sein, wenn mein himmlischer Sermon nicht auch sein Gewissen aufgerüttelt habe. Daraufhin brach Retaux verabredungsgemäß in herzzerreißendes Schluchzen aus und gestand, die Briefe der Königin und ihre Unterschrift auf dem Vertrag gefälscht zu haben. Mir aber verblieb die Ehre, Kraft meiner moralischen Autorität, einen hartgesottenen Fälscher zum Eingeständnis seiner Schuld gebracht zu haben. Mit Rettos Geständnis schien der Schleier des Geheimnisses, der die Halsbandaffäre umgab, endlich gelüftet. Das Parlament konnte das Urteil sprechen. Dennoch wagte ich zuvor noch eine letzte, sehr kühne Operation. Ich erhob Schadensersatzklage gegen zwei Symbolfiguren der Unterdrückung, gegen den Polizeikommissar Chesnon und den Gouverneur der Bastille Delaunay. Den ersteren beschuldigte ich, eine beträchtliche Summe Goldes und zahlreiche Effekten in meinem Haus Rue Saint-Claude konfisziert und unterschlagen zu haben, und den zweiten, der Gräfin Cagliostro am Tag ihrer Entlassung wertvolle Schmucksachen, die man ihr während ihrer nur vorübergehenden Inhaftierung abgenommen, nicht mehr zurückerstattet zu haben. Als Entschädigung verlangte ich die hübsche Summe von 150.000 Livres für nicht herausgegebene Wertgegenstände und 50.000 Livres Schmerzensgeld. Selbstredend versprach ich, die Hälfte dieser Summe armen und notleidenden Gefangenen zugutekommen zu lassen. Diese offene Attacke gegen zwei königliche Beamte machte großen Eindruck auf die Öffentlichkeit. Man bewunderte die Courage dieses Häftlings, der mit seinen Manifesten und Eingaben nicht nur seinen persönlichen Verleumdern und Feinden, sondern auch dem bourbonischen Königshaus die Stirn bot. So wünschte denn die überwältigende Mehrheit der Franzosen nichts sehnlicher als meinen Triumph. Nach einer stürmischen Nachtsitzung war es dann endlich soweit. Die 65 Parlamentäre und Richter sprachen den Kardinal Rohan und mich von jeder Schuld los. Meine Schadensersatzklage wiesen sie indes ab. Auch Nicole Le Guay wurde freigesprochen. Die Richter sahen es dagegen als erwiesen an, dass Madame de la Motte, ihr Ehemann Nicolas de la Motte und ihr Liebhaber Reto de la Villette das ganze Komplott geschmiedet, den Kardinal arglistig getäuscht und hintergangen, das Diamantenhalsband gestohlen und die einzelnen Steine in England verkauft hatten. Reto kam, wie ich es ihm vorausgesagt, mit einer milden Strafe davon. Er wurde des Landes verwiesen. Nicolas de la Motte, der sich rechtzeitig nach England abgesetzt hatte, wurde in Abwesenheit zu einer lebenslänglichen Galeerenstrafe, Madame de la Motte zu Stäupung, Schlägen auf den nackten Leib und lebenslänglicher Haft in der Salpêtrière verurteilt. Indes war sie in ihrem Kerker keineswegs verlassen. Der Herzog von Orléans, Prinz Louis-Philippe, der die französische Freimaurerei leitete und sich auf seine revolutionäre Rolle als Philippe d'Égalité vorbereitete, und seine Gattin setzten sich schon bald an die Spitze der Bewegung des Mitleids für die zu entehrenden Strafen verurteilte Gräfin aus dem Blut der Valois. Die Schwestern der Pariser Adoptionslogen besuchten sie in ihrem Kerker und verhalfen ihr schließlich zur Flucht nach England, wo ihr Gatte sie schon erwartete. Für den Hof, den König und die Königin war der Freispruch des Kardinals und des Magiers, der ihn verhext hatte, eine öffentliche Kränkung sondergleichen. Marie Antoinette war darüber so empört, dass der König versuchte, ihr wenigstens die Genugtuung eines kleinen Racheaktes zu verschaffen. Er nötigte Rohan zum Verzicht auf das Amt und den Titel des Großalmuseniers von Frankreich und verbannte ihn in das abgelegene Kloster Chaise-Dieu. Auch ich durfte den Triumph meines Freispruchs nur eine Nacht und einen Tag lang genießen. Am Morgen des 2. Juni, vor dem Hotel de Savigny hatte sich eine jubelnde Menschenmenge versammelt, erschien ein Beamter des Außenministeriums und verlas mit düsterer Miene ein Dekret des Königs, das Ehepaar Cagliostro habe Paris binnen 8 Tagen und das Königreich binnen 3 Wochen zu verlassen. Da abzusehen war, dass nach meinem spektakulären Freispruch die französische Regierung alles daran setzen würde, die Herkunft und wahre Identität jenes geheimnisvollen Mannes aufzudecken, der das bourbonische Königshaus dermaßen kompromittiert hatte, kam dieses Dekret gleichwohl meinen eigenen Wünschen zuvor. denn leider hatte sich Serafina bei ihrer ersten Vernehmung verplappert. Auf die Frage nach ihrem Namen hatte sie angegeben, Serafina Feliciani, ungefähr 30 Jahre alt, geboren in Rom. Das heißt, sie hatte ihren wahren Familiennamen preisgegeben und damit den französischen Behörden den entscheidenden Hinweis geliefert. Schon im Jahre 1773 war ja eine gewisse Lorenza Balsamo, geborene Feliciani, die wegen Ehebruchs 3 Monate in Saint-Pélagie einsitzen musste, aktenkundig geworden. Wohin aber sollten wir uns jetzt wenden? Die in Paris zu erwartenden Enthüllungen würden bald auch in Amsterdam, Rom, Berlin, Prag, Warschau und St. Petersburg kursieren. Es blieb eigentlich nur London übrig, das wegen seiner Anonymität und weltstädtischen Offenheit zum Zufluchtsort für viele Emigranten und politische Flüchtlinge geworden war. Etwa 5000 Menschen begleiteten Serafina und mich auf dem Weg nach Boulogne-sur-Mer, wo schon das Schiff nach England auf uns wartete. Frankreich verabschiedete mich unter Tränen und nahm begeistert meine Prophetie und Vision auf, die ich, wenige Tage nach meiner Ankunft in London, in meinem berühmt gewordenen Lettre au Peuple Français aussprach. Jemand hat mich gefragt, ob ich, falls die Verbannung aufgehoben würde, nach Frankreich zurückkäme. Gewiss, war meine Antwort, vorausgesetzt, die Bastille ist in eine öffentliche Anlage umgewandelt. Gebe es Gott! Ihr Franzosen habt alles, dessen es zum Glück bedarf. Fruchtbaren Boden, mildes Klima, ein gutes Herz, einen bezaubernden Frohsinn, Genie und Charme, Redegewandtheit. Ihr seid ohnegleichen in der Kunst zu gefallen, unübertroffen in den übrigen Künsten. Nur eine Kleinigkeit fehlt euch noch, meine lieben Freunde, dass ihr auch ruhig schlafen könnt, wenn ihr ein reines Gewissen habt. Es ist eine eurer Gerichte würdige Aufgabe, an dieser glücklichen Revolution zu arbeiten. Nur schwachen Seelen erscheint es schwierig. Sie gut vorzubereiten ist das ganze Geheimnis. Gebt mir 20 Jahre, und ihr sollt euch nicht mehr fürchten vor dem Tower in London, vor den Kerkern der Inquisition und vor der Bastille. Diese Gefängnisse werden vernichtet. Auf den Trümmern sollen eure Frauen und Kinder tanzen. Die Monarchie soll gestürzt, die Priesterschaft, die Minderwertigkeit der armen Klassen, die aristokratischen Klassen sollen aufgehoben werden. Um eine alte Welt zu zerstören und eine neue aufzubauen, verlange ich 20 Jahre. Dünkt euch das noch zu viel? Bekanntlich traf meine Prophezeiung 3 Jahre später ein. Die Generalstände wurde einberufen und am 14. Juli 1789 stürmten die Pariser Volksmassen die Bastille. Ein Jahr später fiel sie unter den Schlägen der Piken und das Volk tanzte auf den Trümmern des ehemaligen Staatsgefängnisses, das in eine öffentliche Anlage umgewandelt wurde. Wie auch immer die Nachwelt mein abenteuerliches Leben und Wirken beurteilen mag, ich, Alessandro di Cagliostro, habe vor der Geschichte die Ehre, dieses Jahrhundertereignis, das eine neue Epoche der Weltgeschichte einleitete, nicht nur vorausgesagt, sondern es auch nach Kräften mit vorbereitet zu haben. Hat doch die Halsbandaffäre dem Publikum beispielhaft demonstriert, wie dekadent und korrupt die herrschende Aristokratie geworden und dass ihr parasitäres und überlebtes Regime wohl verdiente, vom gerechten Zorn des Volkes hinweggefegt zu werden. Ich erspare dem Leser die nachfolgende Skandalgeschichte meiner Entlarvung. Mag Monsieur Thévenot de Morand, Herausgeber des Courrier de l'Europe und bezahlter Agent und Skribent des französischen Königshauses, sich bis ans Ende seiner Tage rühmen, mir die Maske vom Gesicht gerissen zu haben, meinen Verdiensten und meinem Ruhm vor der Geschichte tut dies keinen Abbruch. Natürlich war es ein schwerer Schlag für alle meine hochwohlgeborenen Mäzene, Anhänger und Adepten, als sich herausstellte, dass der berühmte Graf aus dem Morgenland aus den Armenvierteln Palermos stammte und der Divo Cagliostro, seine Laufbahn als kleiner Gaukler, Apothekerlehrling und Federzeichner begonnen hatte. Sie sahen sich durch mich nicht nur düpiert und getäuscht, sondern auch öffentlich blamiert und bloßgestellt. Hatte ich durch meine erfolgreiche Scharade doch vorgeführt, wie leicht sich jene blaublütige Elite, die sich selbst für einzigartig und zur Führung der Welt berufen hält, in Habitus und Lebensstil kopieren lässt, und wie leicht man sie am Narrenseil ihrer eigenen Eitelkeit, Einbildung, Habgier und Leichtgläubigkeit führen kann. Es gibt nur zwei Dinge, die wirklich unendlich sind: der Himmel und die Dummheit der Mächtigen. Sie merken nicht einmal, wenn ihre Zeit abgelaufen ist. Wer mich nun aber nach diesen freimütigen Bekenntnissen für nichts weiter als einen Gaukler, Komödianten und Scharlatan ansieht, der möge sich vorsehen. Man bilde das Anagramm von Scharlatan und stelle die Buchstaben um. Herauskommt Lach-Satan. Das R bleibt übrig, als metaphysischer Rest. Nach 44 Verhören in 15 Monaten trat das päpstliche Sondergericht unter dem Vorsitz Seladas endlich zusammen. So lang die Anklageschrift, so kurz war der Prozess. Giuseppe Balsamo, genannt Cagliostro, wurde in allen Punkten der Anklage für schuldig befunden. Schwerer Betrug, Diebstahl und arglistige Täuschung in zahllosen Fällen. Ausübung der abergläubischen und schwarzen Magie. Mitgliedschaft in der verbotenen Freimaurerbewegung, politische Umtriebe und Konspiration gegen die Souveräne und, was am schwersten wog, Blasphemie, Häresie und Feindschaft gegen die römisch-katholische Kirche und das Papsttum. Am 31. März 1791 fällte das päpstliche Sondergericht das Urteil: Tod durch Enthaupten. Indes wollte Pius VI. Um das Ansehen des Heiligen Stuhls besorgt, im Falle Cagliostros Milde walten lassen und wandelte das Todesurteil in eine ewige Gefangenschaft ohne Hoffnung einer Begnadigung um. Am 20. Juni fand die feierliche Abschwörung statt. Im schwarzen Büßergewand mit aufgenähtem gelben Kreuz, dem Zeichen der verurteilten Ketzer, barfüßig, eine Kerze in der Hand, ging der Verurteilte zwischen zwei Reihen von Mönchen den Weg von der Engelsburg zur Kirche Santa Maria. Dort bat der ehemalige Großkoftar, vor dem Altar kniend, mit brüchiger Stimme Gott und die heilige Kirche um Vergebung und schwor seinen Irrtümern ab. Auch wenn er den reuigen Sünder nur mimte, indem er dergestalt dem Pöbel zur Schau gestellt wurde, demonstrierte die heilige Kirche gerade in diesen Zeiten des Aufruhrs gegen Thron und Altar ihre von Gott gegebene Macht und Sanktionsgewalt. Desgleichen mit der öffentlichen Verbrennung auf der Piazza Minerva. Im purpurnen Hermelin, angetan mit allen Insignien seiner geistlichen und amtlichen Würde und umgeben von zahlreichen Inquisitionsbeamten, stand Zelada auf der kleinen Tribüne und blickte voller Genugtuung auf den lodernden Scheiterhaufen. Es war ein stattlicher Haufen, der hier zu Asche verbrannte. Es roch nach verbranntem Leim und Leinen. Der Kardinal ließ es sich nicht nehmen, die in rotes Safianleder eingebundene Schrift mit dem Titel »Lach, Satan! Bekenntnisse des Grafen Cagliostro« eigenhändig dem reinigenden Feuer zu übergeben. Mit grimmigem Behagen beobachtete er, wie die züngelnde Flamme die Blätter erst an den Rändern versenkte, sich sodann unter leisem Geknister der sich von selbst umschlagenden Seiten in die Mitte fraß, bis auch die letzten Flecken weißen Papiers geschwärzt und das ganze gotteslästerliche Werk verkohlt und zu Asche verbrannt war. Um sicherzustellen, dass auch sonst kein irreführendes Zeugnis dieses Erzketzers und Erzfeindes der Heiligen Kirche und des Papsttums auf die Nachwelt überkomme, hatte er alle diesbezüglichen Schriftstücke aus den vatikanischen Akten säuberlich ausgesiebt. Dazu gehörten Cagliostros Privatkorrespondenz, die vielen Ergebenheitsadressen seiner Bewunderer und die unzähligen Dankesbriefe seiner Patienten, die jetzt gleichfalls ein Raub der Flammen wurden. Seiner Magnifizenz Francesco Valerio de Zelada und niemandem sonst ward es vorbehalten, die Akte Cagliostro ein für allemal zu bereinigen. Niemandem, auch keiner weltlichen Macht, sollte jemals Gelegenheit werden, die Richter des Heiligen Stuhls zu belangen oder gar zu verklagen. Schließlich war es dem Heiligen Offizium in Sonderheit der Energie und Entschlossenheit des ersten Kardinalstaatssekretärs zu danken, dass die abendländische Christenheit von diesem Monstrum, im lateinischen Doppelsinne des Wortes Ungeheuer und Wunder, endlich befreit worden war. Es blieb jetzt nur noch eine schriftliche Quelle übrig, die den Anspruch erheben konnte, wahrhaftig und authentisch zu sein. Und aus dieser mussten künftig alle Chronisten, Biografen und Historiker schöpfen, ob es ihnen passte oder nicht. Aus der ersten, von der Apostolischen Kammer selbst herausgegebenen Biografie Leben und Taten des Josef Balsamo, sogenannten Grafen Cagliostro. Damit war sein Bild für die Nachwelt so unwiderruflich geprägt wie eine vatikanische Münze. In Rom jedoch, darin war sich die heilige Kongregation mit dem Heiligen Vater einig, konnte man Cagliostro nicht einkerkern, ohne Gefahr zu laufen, dass seine Anhänger versuchen würden, ihn zu befreien. Daher entschloss man sich, ihn in die abgelegene und ausbruchsichere päpstliche Festung San Leo bei Montefeltro im Herzogtum Urbino zu überstellen. Balsamo wurde erst in den Tesoro, die ehemalige Schatzkammer der Festung, und später in den sogenannten Pozzetto gesperrt, einen tiefen Brunnen aus Basaltgestein, dessen Wände zusätzlich verstärkt worden waren. Dieser 2,5 Quadratmeter große Raum hatte gegenüber den anderen Kerkerzellen der Festung den Vorzug, dass man nur von oben durch eine Dachklappe hineingelangte. Zwar war der ruchlose Ketzer und Staatsgefangene des Vatikans dort so gut wie lebendig begraben, doch ließ er keine Gelegenheit unversucht, die Wachmannschaften zu schrecken und zu entzweien, seine Beichtväter zu zermürben oder seine Flucht vorzubereiten. Es war, als ob er noch aus seinem unterirdischen Verlies heraus Macht über jene gewann, die ihn zu bewachen, zu bestrafen und seine Seele zu läutern hatten. Schließlich verlegte er sich gar darauf, den Verrückten zu spielen. Er fantasierte wie im Fieber und bildete sich ein, seine geliebte Serafina sei in der benachbarten Zelle eingesperrt. Er fing an, herzzerreißend nach ihr zu rufen und flehte die Wachen an, sie sollten seine Madonna und Cara Figlia milde behandeln, sie sei so zart wie eine Blume. Nicht einmal Prügel vermochte die wilde Raserei dieses Mannes zu zügeln. Dabei hatte Serafina ihn nicht nur an das heilige Offizium verraten, sondern war längst in den Schoß der Kirche zurückgekehrt und hatte die Ehe annullieren lassen. Tatsächlich war mit der Verurteilung ihres Mannes auch Serafinas Schicksal besiegelt. Ohne Anklage und Urteilsspruch blieb sie 5 Jahre im Klostergefängnis von San Apollonia eingesperrt, wo sie zuletzt in geistige Umnachtung fiel. Ob Cagliostro gegen Ende wahnsinnig oder heimtückisch, unverbesserlich oder geistig umnachtet war, niemand vermochte es genau zu sagen. Nur eines konnte als sicher gelten, dass seine apokalyptischen Weissagungen gegen den Papst keine bloßen Hirngespinste waren, denn die französischen Revolutionstruppen rückten immer näher. Und dies bereitete Zelada schlaflose Nächte. Darum war er auch keineswegs beruhigt, als er die vom Erzpriester Aloysius Maria ausgefüllte Sterbeurkunde in Händen hielt. 28. August im Jahr der Gnade 1795. Josef Balsamo, genannt der Graf von Cagliostro, zu Palermo geboren, christlich getauft, aber unselig berühmt als Ketzer und Ungläubiger, ist, nachdem er die Leiden des Kerkers auf seinen Irrtümern beharrend, 4 Jahre, 4 Monate und 5 Tage erduldet, schließlich von einem heftigen Schlaganfall getroffen, der natürlichen Folge seiner aufrührerischen Seele und seines unbußfertigen Herzens, ohne jedwedes Zeichen der Reue und Buße, ohne den Beistand unserer heiligen Mutterkirche, im Alter von 52 Jahren, 2 Monaten und 28 Tagen verstorben. Elend geboren, ist er nach einem noch elenderen Leben am 26. August oben genannten Jahres um 3 Uhr morgens höchst elendiglich verschieden. Da man einem eingefleischten Betrüger und Schausteller wie Balsamo niemals trauen konnte, galt es bis zur Feststellung des Gefängnisarztes als keineswegs gewiss, dass er nicht auch seinen Tod nur vortäuschte. Um sicherzugehen, hielt Kaplan Zemproni ein brennendes Schilfrohr an seine Fußsohlen. Gottlob, sie zuckten nicht mehr. Bei aller Genugtuung darüber, dass dieser unbußfertige Ketzer endlich sein elendes Leben ausgehaucht hatte, es bekümmerte Zelada, dass alle Gnadenmittel der Heiligen Kirche an seiner verstockten Seele abgeprallt waren, so sehr man sich auch um sie bemüht hatte. Nicht ohne Bitternis musste er sich eingestehen, dass Balsamo, indem er allen Versuchen getrotzt, seine Seele zu retten, einen letzten Sieg über die Heilige Inquisition und ihren Erlösungsauftrag errungen hatte. Und noch etwas ärgerte ihn über die Maßen, dass sein Tod seine Fama geradezu beflügelte. So verbreiteten die französischen Gazetten das Gerücht, Cagliostro sei gar nicht tot. Er sei vielmehr aus der Festung San Leo geflohen, um demnächst an der Spitze einer französischen Armee gegen den Vatikanstaat vorzurücken. In der Freimaurerpresse wurde gemutmaßt, der Großkofta sei auf einer Wolke gen Himmel gefahren und bereite sich auf seine nächste Reinkarnation vor. Bühnenautoren, Librettisten und Komponisten griffen begierig die Legende Cagliostro und den Stoff seiner fantastischen Vita auf und ließen den zwielichtigen Magus und Helden der Halsbandaffäre im Theater des revolutionären Frankreich wieder auferstehen. Selbst in Wien, wo Kaiser Joseph II., Bruder der Marie Antoinette, das Zepter führte, war eine Freimaureroper unter dem Titel »Die Zauberflöte« uraufgeführt worden. War es nicht eine schallende Ohrfeige für das heilige Offizium, dass die Figur des Sarastro, Oberpriester eines ägyptischen Weisheitstempels, eine kaum versteckte Hommage auf Cagliostro war? Was Zelada am meisten wurmte? Dieser exkommunizierte Erzketzer, dessen sterbliche Überreste auf San Leo verscharrt worden, hatte sich unsterblich gemacht, während der Name seines Anklägers und Richters längst in Vergessenheit geraten war. Auch wenn er es sich selbst nicht eingestand, an seinem Herzen nagte wie eine giftige Natter die Eifersucht. Und mehr noch, der verfluchte Geist des toten Ketzers ließ ihn nicht mehr in Ruhe. Im Februar 1798, als die siegreichen napoleonischen Truppen in Rom einmarschierten, wurde Zeladas Albtraum wahr. Der Kardinal musste in stummer Verbitterung mit ansehen, wie der Heilige Vater verschleppt, die heilige Stadt geplündert und der Leib Christi geschändet wurden. Der Kirchenstaat, der älteste Staat der Welt, wurde mitsamt dem heiligen Offizium aufgelöst. Ganz so, wie es Cagliostro vorausgesagt hatte. Das Geheimnis des Cagliostro von Michael Schneider. Regie Sven Stricker. Musik Jan-Peter Pflug. Die Sprecher waren Cagliostro Felix von Manteuffel. Erzähler 1 Burkhard Klausner. Erzähler 2 Christian Stark. Zelada Stefan Schad. Ambrosius Peter Kämpfe. Lorenza Nina Ernst. Altotas Wolf Rass. Hören Sie nun im Anschluss ein Interview mit dem Autor des Romans »Das Geheimnis des Cagliostro«, Michael Schneider. Der Roman »Das Geheimnis des Cagliostro« ist ja ein historischer Roman. Was interessant wäre, ist, wie viel daran ist wirklich wahr. Und was ist Fiktion im Buch und wie haben Sie recherchiert? Ich habe die Eckdaten, die Rahmenbedingungen seiner Biografie, habe ich exakt eingehalten. Auch diese Reiserouten, die habe ich also genau eingehalten. Auch die wichtigsten historischen Figuren, mit denen er es zu tun hat, denen er begegnet, die er auch um den Finger wickelt. Das ist alles sehr genau recherchiert. Auch manche seiner Betrügereien, die dokumentiert sind, auch manche seiner Wundertaten und seiner Heilungen. Also es ist so, oft sind natürlich nur seine Mirakel bekannt geworden, auch seine Wunderheilung, aber man weiß nicht, wie er es gemacht hat. Und da hat natürlich dann meine Fantasie eingesetzt. Ich habe ihn ja angelegt als einen großen Heiler, der offenbar auch gewesen ist, also den Zeugnissen nachzuurteilen, als einen großen Heilkünstler. Da habe ich dann natürlich meine Kenntnis als professioneller Zauberkünstler spielen lassen und das hat mir natürlich sehr Spaß gemacht, mal auch zu zeigen, wie solche Wunder gemacht werden. Da konnte ich aus eigener Erfahrung schöpfen, bin ja Mitglied des Magischen Zirkels. Eine wichtige Frage ist natürlich, wie habe ich bestimmte dokumentierte Ereignisse, welche Freiheiten habe ich mir da genommen? Also nehmen wir als Beispiel die Halsbandaffäre. Calostro war ja bekanntlich sehr verwickelt in die Halsbandaffäre. Ich habe ihn zum Inszenator der Halsbandaffäre gemacht in meinem Roman, also zu demjenigen, der hinter den Kulissen diese ganze berühmte, größte Staatsaffäre des Jahrhunderts inszeniert hat, die ja auch der Anfang vom Ende des Ancien Regime war. Aber ich will vielleicht das Prinzip, das ich anwende beim historischen Roman, möchte ich vielleicht beschreiben mit einem Wort von Ernst Bloch. Der Ernst Bloch hat gesagt, für den historischen Roman braucht der Romancier exakte Fantasie. Und mit exakter Fantasie ist gemeint eine Fantasie, die nicht einfach nur die Zügel schießen lässt, sondern die sich einfügt in das Ensemble der historischen Gegebenheiten. Und das ist oft eine subtile und komplizierte Angelegenheit. Man kann nicht einfach drauf los fantasieren, um Lücken in einer historischen Biografie auszufüllen, sondern man muss schon ein bisschen wie ein Restaurator arbeiten, der gewissermaßen ein fragmentarisches Bild hat von einem Gemälde und diese wenigen Fragmente nun ergänzen muss zu einem wieder restaurierten, kompletten Gemälde. Das ist in etwa so wie ich mein Handwerk als historischer Romancier verstehe. Sie haben ja vorhin schon mal angesprochen, dass Sie im Zauberzirkel sind und auch also da aktiv zaubern. Wann ist Ihnen Cagliostro über den Weg gelaufen oder wie kommt das? Ist das so eine Art alter Ego von Ihnen oder eine Wunschvorstellung? Ja, ist natürlich, hat schon viel damit zu tun. Ich bin ja selbst, ich war das jüngste Mitglied im Magischen Zirkel von Baden-Württemberg, habe also schon sehr früh mit 13, 14 angefangen zu zaubern. Also das hat meinen Lebensweg begleitet und natürlich hat mich das Phänomen an Cagliostro besonders interessiert, einfach diese Duplizität aus Wunder vollbringen, aber gleichzeitig natürlich auch Illusionen erzeugen und natürlich auch die negative Seite davon, auch die Menschen täuschen zu können. Das ist ja sozusagen die Duplizität dieses Helden. Ich habe diese Faszination des Zauberns früh kennengelernt. Das Zaubern ist natürlich auch eine Art Allmachtsfantasie und mich hat natürlich auch immer interessiert, der psychologische Hintergrund. Meist kompensiert man natürlich mit Magie oder mit dieser Allmachtsfantasie der Magie, kompensiert man natürlich eigene Schwächen. Und das ist bei Cagliostro natürlich ganz deutlich. Mittels Magie hat er versucht, sozusagen auch das schöne Geschlecht für sich zu gewinnen. Das sind alles Motive, die kenne ich aus meiner eigenen Biografie. Ich habe aber auch die Zauberei benutzt, auch in der Schule und im Studium, um unangenehme Lehrer, sogenannte Pauker, für mich einzunehmen. Es gibt auch einige Erlebnisse, die ich direkt in den Roman übernommen habe. Zum Beispiel diese Episode, wo der junge Cagliostro im Seminar Latein lernt und er hat eine furchtbare Angst vor diesen Lateinarbeiten und war ja schlecht in Latein und er hilft sich nach durch eine magische Ausrüstung, indem er also ein kleines Lexikon über einen Gummizug so führt, dass er das Lexikon immer, wenn der Pauker kommt, kann er das Lexikon aus seiner Hand, verschwindet das Lexikon in den Ärmel, sodass man ihm nicht nachweisen kann, dass er gespickt hat. Das habe ich, also das ist ein Originalerlebnis aus meiner eigenen Schulzeit. Auf diesem Wege habe ich meine Lateinnote aufgebessert. Es sind einige Motive natürlich eingegangen aus meiner eigenen Biografie in den Cagliostro, das ist ganz klar. Sonst kann sowas gar nicht gelingen und nur dann macht es ja auch Spaß. Ne? Vielen Dank. Auf welche Quellen haben Sie sich denn hauptsächlich gestützt? Also die Hauptquelle war eigentlich der Inquisitionsbericht von 1791. Und diese Biografie der Inquisition, die hat das Bild Cagliostros natürlich für die Nachwelt geprägt. Und ich habe sie gelesen. Ich habe aber gleichzeitig natürlich auch die anderen Dokumente über Cagliostro gelesen und wusste, was er für ein bedeutender Arzt und Heiler war, wusste, welches unglaubliches Renommee er gehabt hat in Europa und fand es einfach mal spannend, diesen Lebensbericht der Inquisition gegen den Strich zu bürsten. Ich habe sozusagen viele Episoden aus diesem Inquisitionsbericht genommen, habe sie nun ganz anders interpretiert und anders dargestellt, nämlich aus der Sicht des Angeklagten, aus der Sicht von Cagliostro. Und das war eigentlich für mich das literarisch Interessante dabei. Also einen authentischen Bericht zu nehmen und den gegen den Strich zu lesen und zu bürsten.